Hallo und herzlich willkommen, liebe Gäste, in der letzten Reihe Parkett. Der liebe Alexander ist zurück und er hat ein popkulturelles Evergreen mitgebracht. Jim Carrey als Star der Truman Show. Gesellschafts- und Kapitalismuskritik geben sich die Hand, während Truman versucht, gegen alle Widerstände aus seinem goldenen Käfig auszubrechen. Also schaltet eure Empfangsgeräte ein und lauscht gespannt. Plätze haben wir euch natürlich wieder mitreserviert. Selbstverständlich in der letzten Reihe Parkett. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur letzten Reihe Parkett. Mein Name ist Yves. Ich begrüße euch. Herzlichste Grüße, sanfte Grüße an dich, Alexander. Sanfte Grüße. Heute wieder im Podcast zurück. Ja, ich freue mich. Echt schön, dass ich wieder eingeladen wurde. Erste Mal, dass das heute zweimal zu Gast war. Nee, Katharina war schon zweimal. Scheiße. Das habe ich auch Katharina mit C. Ja. Ja, nee, okay. Das zweite Mal, dass jemand zweimal zu Gast war. Aber immer noch aber eine Ehre. Du bist der Erste, das zweite Mal eine volle Folge bekommt. Katharina war im Jahresrückblick in dieser Dreierkonstellation mit Dominik dabei. Stimmt, und das war ja dann ein, wie habt ihr das genannt? Ein Jahresrückblick. Nee, aber es hatte so einen Sondername für die Folge. Das mit Ticket. Ach so, Freiticket. Freiticket, genau. Genau. Ja, gut, okay. Na dann. Ja, schön, dass du da bist. Ich lasse den Satz mit dem Willkommen im Studio heute mal raus. Denn du bist offensichtlich nicht in Erfurt, sondern im schönen Ingersleben. Ja. Ingersleben, beste Leben. Ingersleben, beste Leben, ja. Ja, ich bin bei mir in der Stube hier und hocke auf dem Boden. Mit der ganzen Natur hier vor mir. Mikrofon, Laptop, allem. Du hockst auf dem Boden. Das ist ja nicht so unbequem. Ich habe so ein Kissen noch. So ein Hockkissen. Okay. Ich kann also auf dem Sofa sitzen, ist irgendwie dann komisch. Irgendwie, keine Ahnung. Da sitzt, weil der Tisch ist so niedrig und dann müsste ich mich so doof bücken. Habe ich keinen Bock drauf. Ja, das ist schlecht für den Rücken. Ja, so sitze ich wenigstens aufrecht. Okay. Na gut, da brauche ich mir keine Sorgen um dich machen heute, ja. Nee, passt schon. Vielleicht nach ein paar Minuten dann so ein bisschen, aber ich werde es durchhalten. Wir haben uns am Freitag getroffen in einer Konstellation, bei der wir am Anschluss noch in der E-Burg waren. Für die, die es kennen. Party, Party, Party. Und ich habe dich darauf angesprochen, du bist mein nächster Gast, du musst noch einen Film entscheiden und du hast mir einen Film genannt, auf den wir uns geeinigt haben. Das wäre, das nennen wir später, haha, verarscht. Ich kann ja sagen, wen ich zuerst vorgeschlagen hatte. Ja, sag mal, was du zuerst vorgeschlagen hast. Ja, Chicken Run. Ein Klassiker. Ja, wäre sehr witzig gewesen. Ja, ey, wirklich. Also einfach so einer meiner absoluten Lieblingsfilme aus der Kindheit. Ich habe diesen Film so oft gesehen. Also wirklich. Ja. Ich war fasziniert. Wann hast du gesagt, kam da raus? 2000? 2000, genau. Und ich war absolut fasziniert von dieser Miss Tweedy. Diese Antagonistin. I don't know why. Ich hatte immer so Obsessions mit diesen Bösewichten, Wichtinnen. Ich war auch bei Ariel total angetan von Ursula und bei den Transformers mochte ich die Decepticons mehr als die Autobots, keine Ahnung. Ich glaube, so ein Ding. Die Bösen sind einfach immer cooler, es tut mir leid, aber vor allem so Kinderfilme, die Bösen haben einfach so was Badass-mäßiges. Bei also, Cruella de Vil auch, 101 Dalmatiner. Da glaube ich kleinen nicht. Welpen töten? Ja, nee, da nicht. Die fand ich gruselig und wie kann man schon Tierquäler mögen? Da hatte ich dann doch ein bisschen. Obwohl, okay, Chicken Run, die Miss Tweety ist jetzt auch nicht unbedingt gut zu Tieren. Nee, eigentlich nicht. Nee. Nicht gut zu Vögeln. Ich hatte den damals im Kino gesehen, in Form eines Kindergeburtstages. Vielleicht kann sich der Gregor, der letzte Folge da war, noch dran erinnern. Da war nämlich nicht dabei. Ach Mensch. Und seitdem habe ich den nicht wieder gesehen. Ist schon 23 Jahre her für mich. Aber wäre wieder mal lustig, den zu gucken, glaube ich. Ja, also absolut. Also, ich habe es auch jetzt vorgenommen gehabt, dass ich nochmal schaue, weil ich habe mir auch jetzt jahrelang nicht geguckt. Und das ist einfach die absolute Nostalgiebombe, weil weckt viele Erinnerungen von früher. Ich habe auch irgendwie so ein Making-of-Buch, glaube. Das ist ja auch ein unfassbarer Aufwand, diese Art Filme zu machen. Ne? Ja, diese Stop-Motion-Technik. Ne? Ja, eine Sekunde brauchst du ja sonst wie viele Frames da und wie viele Fotos. Ja, 24. Ja, genau. Ja, es ist echt schon Hammer. Und das ist vorstellen, echt, wenn du dann hier 100 Minuten Film machst, wie viele Bilder das sein müssen. Ja, was da für ein Handwerk dahinter steckt, das darf man echt nicht unterschätzen. Und dann sind es ja auch einfach so gut geschrieben, ne? Und wirklich einfach unglaublich lustige Filme. Das ist ja von Aardman und die sind ja da, das Nonplusultra, die haben ja Wallace und Gromit gemacht und Schon das Schaf und alles klasse. Mögliche. Ja, ja, das ist einfach echt der Hammer. Und das ist einfach dieser schöne, trockene britische Humor, den einfach kein anderes Land so hat. Mhm. Ja, ja. Welche Filme hast du zuletzt gesehen? Oh, das wollte ich mir vorhin schon. Ich vergesse das immer ganz schlimm. Aber Letterboxd hilft da aus. Kann ich mal sehr gucken, gut. Was ich da hatte letzter Zeit. Ah ja. Vor 2-3 Tagen hatte ich einen Film geguckt auf, ich weiß gar nicht, wo ich ihn geschaut habe. Ich glaube auf Disney Plus oder Amazon. Good Luck to You, Leo Grande ist der, oder Leo Grant, glaube ich, ist der Originaltitel. Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Irgendwas mit, auch irgendwie Leo Grande. Mit Emma Thompson als Protagonistin zusammen mit einem etwas unbekannteren Schauspieler, Daryl McCormack heißt der. Und sie spielt so eine, ja, verwitwete 60-Jährige, die sich einen, er ist kein Callboy in der Art, sondern er ist einfach nur jemand, der Dinge tut für Geld, sei egal, was es ist. Also er geht auch mit dir shoppen oder er schläft mit dir, je nachdem, was die Kundin oder der Kunde will. Ja. Und ja, es geht halt so um ihr Leben, was sie daraus gemacht hat, wie unzufrieden sie ist, und sie will ein bisschen ihre Jugend wieder aufleben und holt sich ihn dann, aber ist dann selbst so angeekelt von sich selbst. Es ist so ein Zerwürfnis und letztendlich ist es mehr eine Therapiestunde für sie als alles andere. Und das ist ein richtig, richtig schöner Film, also kann ich echt empfehlen. Auch unglaublich mutig von Emma Thompson in dem Alter so eine Rolle anzunehmen, weil sie ist wirklich einmal komplett nackt zu sehen. Und dachte mir so, wow, das ist schon echt, also Chapeau. Fand ich richtig gut. Ein bisschen überrascht, dass der mich dann so gecatcht hat. Dann The Banshees of Inisherin habe ich auf Disney Plus geguckt. Inisherin, ach, wie auch immer. Hatten wir bei den Oscars ja gelernt. Stimmt. Ja, das ist zigtausendmal gesagt worden. Ich weiß jetzt übrigens, was es überhaupt heißt. Weil ich habe mich die ganze Zeit gewundert, was soll das eigentlich ist. Also Inisherin heißt diese Insel, auf der das spielt. Ja. Und Banshees sind wie so, ist so eine irische Sagengestalt. Sind so, wie so Hexen, und die sind so Totenboten. Klingt komisch. Ah, okay. Also die künden an, dass bald jemand stirbt. Oder wenn man die sieht, wenn man die gesehen hat, dann ist bald da jemand gestorben. Aber nicht man selber. Also wenn ich die jetzt sehen würde, ist es nicht zwangsläufig, dass ich dann derjenige bin, den sie holen, sondern... Das weiß ich nicht. Einfach irgendjemanden. Das kann auch sein, dass man es selbst ist. Ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall irgendwie so, ist nur eine Sagengestalt. So was Hexenartiges. Und wird auch Reference bezogen in dem Film. Also es passiert auch. Also es stirbt jemand. Nicht zu viel verraten. Nee, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Aber also es ist auch sozusagen eine Person da, die das so ein bisschen verkörpert, dieses so ein Banshee. Und also ich fand den Film ganz gut, war jetzt aber jetzt nicht so so begeistert wie manch anderer. Muss aber sagen, dass, jetzt habe ich den Namen vergessen, oder? Der junge... Brian Gleason? Nee. Der junge Kerl, der auch den Joker dann spielt bei The Batman, bei der Fortsetzung. Barry Keoghan. Oder wie man ausgesprochen wird. Er war so gut. Er war fantastisch. Er spielt so ein bisschen wie so eine Art, keine Ahnung, leicht autistischen so jungen Kerl, der so ein bisschen tollpatschig ist und aber auch sehr halt ehrlich, also sagt einfach alles so frei Schnauze raus, ohne groß drüber nachzudenken, wie so die Reaktion ist. Und er ist einfach so gut. Also da war ich echt absolut begeistert von ihm. Ich habe den schon mal irgendwo anders gesehen, also sein Gesicht kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ja, und hat mir auch schon mal gesprochen, das ist, glaube ich, Sacred of a Killing Deer oder so ähnlich, ne? Heißt das nicht so? Ja, genau. Ja, ja. Oh, der ist so super. Ah, der hat spielt er auch geguckt. Wahnsinnig gut. Der hat halt auch so ein sehr markantes Gesicht, sag ich jetzt einfach mal. Ja, also ein bisschen so einen starken Wiedererkennungswert. Also. Ja. Und ja, er spielt echt gut auch in dem Film. Das ist, glaube ich, von Yorgos Lanthimos, der Regisseur, das ist der von The Favorite. Ja. Den wollte ich auch schon mal gucken. Jetzt war irgendwo auf meiner Watchlist auch mal drauf gewesen und dann wurde er runtergenommen von der Plattform. Da habe ich mich so geärgert, dass ich es nicht geschafft habe. Ja, ja. The Killing of the Sacred Deer, der lief damals in der Sneak im Kino. Ach ja. Mhm. Ja, das ist nicht ganz cool. Weil ich The Lobster schon gesehen hatte, bin ich da reingegangen. Genau. Jo, so, ja, dann haben wir zusammen geguckt, Sonne und Beton oder Sun and Concrete, der englische Titel. Das ist hier darunter eingespeichert bei Letterboxd. Hm. Wie fandst du den, Eve? Kannst du dir mal sagen? Ich fand den überraschend sehr gut. Ja. Tatsächlich. Also ich hatte keine große Vorstellung davon. Ich höre ja diesen Podcast von Felix Lobrecht. Felix Lobrecht, genau. und Tommy Schmidt. Den höre ich leider nicht, sag ich jetzt mal. Ich kenne aber einige Leute, die den hören und die ihn sehr begeistert hören und auch das Buch oder den Comic dazu haben oder das Hörbuch und das wohl sehr gut finden. Und ich habe da bewusst darauf verzichtet, im Vorfeld mich da mit dem Thema, also der Handlung, zu befassen. Mhm. Also ich wusste jetzt nur das, was man im Trailer sieht, dass es da halt um ein paar Kinder geht, die eher schwierigeres Leben in Berlin führen. Ja. Und wollte mich da überraschen lassen, wie das so gemacht ist, von der Umsetzung her. Und muss sagen, dass der schon echt stark war. Also der hatte richtig eine Sogwirkung, sage ich jetzt mal. Mhm. Und eine sehr dichte Atmosphäre. Also es war sehr gut alles so verpackt, dass es in sich stimmig war und man das Gefühl hatte, ja, das ist ganz furchtbar zu der Zeit gewesen. Ich weiß nicht, wie es immer noch, ob es immer noch so ist. So ich denke, es wird noch ähnlich sein. Also glaube ich, dass ich das so war, viel. Also, ob es jetzt genau in der Gropiusstadt noch genauso ist, weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt bestimmt Ecken in Berlin, da findet es noch genau dasselbe. Oder also nicht nur Berlin, also in jeder größeren Stadt. Ja. Ist schon ein hartes Pflaster. Das war erstens von diesen Kinderschauspielern, die ja alle das erste Mal in einem Film aufgetaucht sind, mega stark gespielt. Mhm, absolut. Die ganzen Rollen wurden ja extra so gecastet, dass die noch keine Schauspielerfahrung hatten. Mhm. Und ja, die haben das wahnsinnig gut rübergebracht einfach. Also das hat schon mitgenommen. Es war teilweise witzig, aber halt im Kern und in der Gesamtaussage halt auch tief traurig. Ja. Und die Emotionen kamen alle einfach komplett rüber. Wirkte sehr authentisch. Aber es hat mal auch ein bisschen Gänsehaut gehabt, wenn zum Beispiel irgendwie in dieser Szene da mit dem, wo die durch den Park einfach laufen und dann von diesen Drogendealern da angequatscht werden, der eine schon sagt, ja, geh nicht drauf ein, komm, wir laufen weiter. Mhm. Er dreht sich aber halt um und reagiert auf das, was denen da in den Kopf geworfen wird. Mhm. Da kommt es halt zu einer Schlägerei und das ist auch sehr, ich will jetzt nicht sagen realitätsnah, weil ich noch keine Schlägerei vom Nahen gesehen habe. Aber nicht mal gesehen habe? Nee, vielleicht auf dem Anger mal so geschubst und versucht, eine versuchte Schlägerei zwischen zwei Besoffenen. Also du warst auch selbst an denen einer beteiligt? Nee, zum Glück nicht. Okay, ich auch nicht. Ich auch nicht. Nee, aber das wirkte alles halt einfach so, als wenn es stattfindet, dann so. Ja, ja. Ich fand, oder zumindest sehr ähnlich. Ich fand auch überraschend explizit in manchen Stellen, also vor allem sprachlich her, dafür, dass er FSK 12 ist und da Sechsjährige rein dürfen, fand ich schon teilweise, wow, okay, schon ganz schön derbe Sprache. Und halt auch so, also gewaltmäßig ist das auch schon vieles. Jetzt wird jetzt nicht hier, jetzt keine Blutorgie oder sonst was logischerweise, aber es ist schon, wenn ihr mit Eisenstangen oder Tritten da, während jemand da unten liegt, nochmal getreten, an den Kopf getreten und so, denkt man so, wow, okay, schon hart. Aber ich fand ihn auch echt gut und ich muss ja auch gestehen, ich kannte Felix Lobrecht davor kaum. Also das ist, der ist jetzt mir, ehrlich gesagt, seit diesem Jahr eher so richtig bekannt. Vom Namen her. Da geht's ja wie mir. Ja, ja. Ich kann die vom den Namen habe ich schon gehört gehabt, aber ich konnte halt jetzt kein Gesicht dazu, hatte ich kein Gesicht vor Augen sozusagen. Und hätte ich auch nicht sagen können, was der macht. Ich wusste auch nicht, dass der Comedian ist. Und dann, als ich das erfahren habe, das ist ja von Gemischtes Hack, da ich so, ach, okay, das ist also der andere, weil ich kann vorher immer nur Tommy Schmidt von so einigen Formaten, wo der da so mit dabei war, auf Laughing Out Loud auf Amazon zum Beispiel. Ach, da macht er mit? Ja, ja, noch, da war der bei einer Staffel mit dabei und ist gleich als erstes rausgeflogen, das weiß ich noch. Ja, und dann habe ich erstmal rausgefunden, wer dieser Felix Lobrecht ist und dass er sozusagen ein bisschen semi-autobiografisch ist, also nicht exakt so, aber vieles inspiriert von seinem realen Leben. Das fand ich echt ganz cool. Ich glaube, das allererste Mal von diesem Film sogar habe ich in diesem Podcast gehört, lustigerweise, nämlich als Jürdis den genannt hat für ihn einen ihrer meist erwarteten Filme des Jahres. Ach ja. Und da war ich jetzt so Sonne und Beton. Was ist das denn? Hab ich schon nie gehört. Und dann auf einmal war der überall. Ja? Also da ging ja nichts vorbei. Ja, Die haben da schon stark beworben. Das absolut. Spiel. Also Promotour war echt krass. Da haben sie viel Geld ausgegeben. Aber es ist halt echt, wenn du so ein Zugpferd hast wie Felix Lobrecht, der große Fangemeinde hat, dann ist das natürlich immer easy. Hm. Jo, und was haben wir denn noch? Ansonsten die Fablemans. Die Fablemans. Haben wir auch zusammen geguckt. Mhm. Fand ich auch sehr, sehr gut. Ja. Sehr süß. Schöne, im Kern einfach wirklich nur die Story einer Familie. Und jetzt wirklich nicht nur rein um ihn, sondern auch wirklich um vor allem auch die Mutter und den Vater. Ja. Das ganze Gespann. Ja, sehr, sehr schön gemacht. Auch so Liebe zum Film da ausgedrückt. Und wie es halt damals war, diese Leidenschaft so dargestellt, dass er da einfach alles filmt und dann da sich ja, in sein Zimmer sitzt und da die Filmrollen auseinanderschneidet, zusammenklebt. Einfach Wahnsinn, ne? Wie das damals gelaufen ist. Das ist so krass. Heutzutage alles digital. Man kennt das überhaupt nicht mehr. Das war schon echt ganz cool. Ja, und ich fand auch Michelle Williams auch richtig stark in dem Film. Das habe ich auch zu Eva einmal gesagt gehabt. In der einen Szene, wo er sie in das Haus reinträgt. Und ihr Blick von so happy auf... Oh ja, da fand ich, krass. Boah, da hatte ich auch fast Gänsehaut. Da dachte ich mir so, wow, das ist fucking dieses, Acting. So gewollte Lächeln, was da festgehalten wird. Und dann kippt das in diese Trauer, die sie da... Also ganz spürt, dezent, so ganz langsam. Das war unglaublich. Ja, ich fand das mega. Das war echt stark, ja. Ja, das stimmt. Also auch absolute Empfehlung. Dann hatte ich noch Bullet Train geguckt gehabt. Den fand ich jetzt nicht so derbe, habe ich ja auch schon erwähnt gehabt. Der hat mir jetzt nicht so gecatcht. Und ja, das wäre es. Ansonsten wäre der letzte dann Creed 3, den hast du ja schon besprochen gehabt in der einen Folge. Ja. Den haben wir ja auch zusammen geguckt. Ja, was war dein Urteil dazu? Ich fand besser als du auf jeden Fall. Ja, das weiß ich. Ich bin halt ein großer Jonathan Majors Fan, auch wenn man es vielleicht nicht mehr sagen darf jetzt, weil... Wow. Zwei Tage vor dieser Aufnahme kam halt so ein bisschen Skandal um ihn raus. Aber ich will jetzt auch nicht so da ins Detail gehen, weil vielleicht wird er ja auch noch wieder freigesprochen sozusagen und alle Vorwürfe fallen gelassen. I don't know. Ja, ist das allegedly? Ja, genau. Er hat allegedly seine Freundin irgendwie attackiert. Wollen da solche Rumors nicht weiter? Genau. Wer weiß, was die Wahrheit ist. Aber an sich mag ich ihn eigentlich sehr. Ich finde ihn einen echt coolen Schauspieler. Und ja, fand ihn echt ganz cool. Und übrigens, da hat es ja auch so als Kritikpunkt genannt, dass das hier alles zu schnell war, diese Boxschläge, so unrealistisch, ne? Ja. Das hatte ich komplett vergessen, das wollte ich ja schon mal sagen. Dass mir jetzt wieder einfällt. Michael B. Jordan hatte bevor der Film rauskam, gesagt, dass ganz viele der Kämpfe inspiriert sind von Animes. Und von so Anime-Kämpfen. Ja, und also so Dragon Ball-mäßig, oder? So in der Art, I guess, I don't know. Aber ja, das fand ich dann auch. Das erklärt es vielleicht ein bisschen, warum das ein bisschen nicht so realistisch aussah alles, sondern ein bisschen übertrieben, schnell und animehaft. Ne? Ich könnte es nicht sehen, aber ich schüttel den Kopf. Keine Ahnung, warum man das so gemacht hat bei diesem Teil. Mich hat es jetzt nicht so gestört. Ich hatte es irgendwie da ein bisschen, fand es nicht so geil. Ich hatte es sehr gestört, weil die ganzen anderen Teile halt schon eher so realistischer sind einfach. Und das, warum jetzt dieser Bruch, das verstehe ich nicht. Tja, who knows. Ich wollte einfach mal, wer ja jetzt Regisseur war, vielleicht ist er großer Anime-Fan, dachte jetzt so, komm, das gebe ich mal diesen Influencer da rein. Ich mache jetzt einen auf Son Goku. Genau. Wollte schon immer sein. Mhm. Ja, und das wäre es gewesen, glaube ich, so in letzter Zeit, was ich so geguckt habe an Filmen. Also vielleicht ganz kurz noch, Victoria hatte ich geschaut. Kennst du den? Ach ja. Ja. Fand ich auch klasse. Hat er echt reingezogen. Das war ja, der ist intensiv. Gut mit der Kameraführung. Ja, Wahnsinn. Also, dass der auch bei den... Hatte der eine Oscar-Nominierung? Ich weiß es gar nicht. Nein, die dürfen den nicht einreichen, weil der hauptsächlich englischsprachig ist. Ach so. Die reden ja wegen der einen Figur, die, glaube ich, Spanierin ist. Genau, oder die so. Victoria selbst, ja. Genau. Reden die ganze Zeit Englisch. Reden die ja im Film hauptsächlich Englisch, deswegen dürfen die den nicht als deutschsprachigen Film einreichen. Ach, krass. Weil es ist ja der beste Oscar für den fremdsprachigen Film. Das ist natürlich kacke. Also fremdsprachig für nicht englischsprachig. Ja, ja. ärgerlich. Weil Tarantino, habe ich gelesen, hat damals 2015, als er rauskam, gesagt, es ist der beste Film des Jahres. Also von allen Filmen, die rauskamen. Nicht jetzt nur international, sondern auch amerikanischer mit einbezogen. Mhm. Schon krass. Ja, hatte ich auf Empfehlung meines Dozenten dann jetzt endlich mal geguckt gehabt. Und fand echt klasse. Ja, das wäre es von meiner Seite. Ja, das ist echt gut. Zusätzlich zu den Filmen, die wir zusammengeschaut haben, habe ich noch gesehen gestern Abend The Unbearable Weight of Massive Talent mit meinem Freund Nick Cage. Aber nicht zum ersten Mal. Nicht zum ersten Mal, denn... Hast du schon mal geschaut, im Kino geguckt? Im Kino, zusammen mit dir und Thea, Luise... Nee, nicht mit mir. Kathi. Du warst nicht dabei? Ich war nicht dabei. Ich weiß nicht, ob ich arbeiten musste oder ob ich einfach irgendwie keine Zeit hatte, aber ich war nicht dabei. Achso. Ja, ich habe den noch gar nicht gesehen. Ja, jedenfalls ist das eigentlich der Ursprungsfilm für unseren Cinecircle, in dem du ja auch bist. Ja. Denn im Anschluss haben wir uns noch am Späti versammelt und über den Film gesprochen. Und allgemein über Filme gesprochen. Und dann kam die Idee von diesem Cinecircle auf. Na, ein Glück habt ihr diesen Film geschaut. Ja, danke, Nick Cage. Ein Hoch auf Nick Cage. Was würden wir Er hat uns zusammengebracht. Ja. Ja, war auf jeden Fall gestern Abend wieder sehr lustig. Ich habe mich diebisch gefreut über jede Szene. weiß gar nicht, ob ich sagen soll, leider oder zum Glück, gar nicht so lange her, dass ich es das erste Mal gesehen habe, aber ich hätte danach tatsächlich direkt nochmal gucken können. Echt? Wow. Das ist immer ein ganz gutes Zeichen für einen Film, wenn man da gleich danach Bock nochmal drauf klasse. Hat, zu gucken. Ja. Den gibt's auch auf Wow, das habe ich ja jetzt nicht mehr. Ah ja. Okay. Ich hätte den da in meiner Watchlist, aber das ist jetzt auch alles hinfällig. Ja. Na, Eva hat ihn für mich ausgeliehen bei Amazon für, ich glaube, 3,99 oder so. Oh, wow. Ah, okay, was ist so ein Geburtstagsgeschenk sozusagen noch? Genau, ja. Oh, süß. Na, dann hatten wir noch geschaut Too Hot to Handle Germany. Ach, du auf Netflix. Was ich sehr unterhaltsam fand. Ich hatte damals nur die allererste Staffel gesehen. Das hat, glaube ich, ist nicht zwingend amerikanisch, sondern allgemein englischsprachig. Ich glaube, das sind ein paar Amerikaner, ein paar Briten, Australier und so weiter. Die habe ich gesehen, die fand ich damals sehr witzig. Das war gerade in diesem Corona-Jahr, wo halt nichts weiter zu tun war. Ich habe dann immer außer Trash-TV gucken. Genau, ich habe dann abends den Fernseher angemacht, mit Tour to Handle, hab Essen gemacht und dann beim Essen weitergeschaut. Ist ja krass. Aber auch die Germany-Staffel ist sehr witzig, muss ich sagen. Sehr unterhaltsam. So das Konzept mir auch erst neulich erklären lassen und hab bei einmal vorgeliehen bei einer Freundin, lief das auch im Zimmer nebenbei. Und oh mein Gott, ich fand das so anstrengend irgendwie. Und vor allem sind wir leid, aber ich finde da keinen von irgendwo auch nur ansatzweise attraktiv. Also da bei der Staffel jetzt hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie es bei den anderen waren, aber ich war so, boah, was haben die denn da für Leute geholt? Also, I don't know. Unpopular Opinion vielleicht, I don't know, aber ja. Und dann hatte ich noch die, mit Eva zusammen gestern Abend, die erste Folge Succession geschaut. Auf Sky, beziehungsweise Wow. Und muss sagen, die werde ich definitiv weiterschauen, weil allein die erste Folge war schon mega stark. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Geht halt um so einen das Oberhaupt von so einem Medienkonzern, irgendwie der fünftgrößte weltweit oder so, wird er gesagt, der halt schon einigermaßen betagt ist, 80. Geburtstag hat er in der Folge. Und eigentlich ist alles darauf ausgerichtet, dass er seine Macht abgibt von diesem Konzern und einer der Söhne das bekommt, beziehungsweise dass es halt aufgeteilt wird auf die verschiedenen Kinder, die er da hat. Und er entscheidet sich aber spontan, noch während der Geburtstagsfeier, die er da feiert, um und bleibt weiter im Hemd. Und den ganzen Kindern schlafen halt die Fressen ein, weil die damit halt gar nicht gerechnet haben. Der eine Sohn, der halt sein Nachfolger quasi werden wollte, ist halt auch einigermaßen angepisst von der Situation und kann es gar nicht verstehen. Und bricht dann so ein Machtkampf. Gespannt, wie. Sagen. Ja, genau. Ah, ja. Die Familienkonstellation ist schon sehr interessant und bin gespannt, wie es da weitergeht. Ja. Genau. Ja, ja. So, na dann. So viel dazu. Sanfte Grüße. So, jetzt auch nochmal in eigener Sache. Ich muss ja immer hier diesen Podcast, dieses Intro einsprechen und dachte mir, ich nutze das jetzt und mach mal Werbung. Die hören sich das sowieso nicht an beim Reinschneiden. Und genau, ich mache nicht nur diesen Podcast-Intro-Einsprecher, sondern ich mache auch noch Musik und spiele in der Band an und für sich. Und morgen für mich, am 31. März, für euch gestern oder heute oder wann auch immer, released meine Band an und für sich ihren ersten Song Honkedong. Überall, wo man Musik hören kann, Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, Amazon Music, Bandcamp, überall kann man diesen Song dann hören. Ab 0.01 Uhr am 31. März, das heißt für mich jetzt noch nicht mal mehr 3 Stunden. Sanfte Grüße, liebe Grüße, einen wunderschönen Abend, Tag, was auch immer. Jetzt bin ich gespannt, ich weiß natürlich, aber ich hoffe, ihr seid auch gespannt, welchen Film wir heute besprechen, welchen Film Alexander sich rausgesucht hat. Ein Film, der mich wirklich so gecatcht hat damals, dass ich ihn einfach glaube, irgendwie bestimmt mittlerweile 5, 6 Leuten gezeigt habe, immer wieder so, boah, den müssen wir schauen, lass den mal gucken. Und dann haben wir den zusammen geguckt. Das ist wie mit Requiem for a Dream, das ist auch so ein Film, den ich einfach immer jedem zeige. Das ist halt so der zweite. Und zwar ist das die Truman Show. Ah, ja. So, ist jetzt nicht sehr unbekannt, kennen bestimmt viele. Schon etwas älter, aber das Jahr 2000, wann kam der raus? Ha! Das wüsste ich jetzt gar nicht. 19. Siehste. Ich tippe jetzt mal 95. Ich sage 98. Auf jeden Fall 98, 90er. Ja. Hast recht, 98. Oha, echt? Wow, krass. Ja. Okay, gut. Ja, also schon etwas älter. Aber immer, ich finde er wirklich fast schon zeitlos. Weil das ganze Thema, das er anspricht, ist ja letztendlich heutzutage gang und gäbe. Sozusagen das Genre Reality Show. Ne? Ist ja aus dem Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Ich meine, die Kardashians, die Olsens. In den letzten Jahren halt immer mehr geworden. Ja, ja. Also, Reality-Shows gibt es ohne Ende. Und vor allem, wenn man auch Dating-Shows dazu zieht, Reality-Shows, es ist ja wirklich, also es ist ja fast schon überladen. Und dann halt, das war sozusagen so ein bisschen Vorbote. Also, ich glaube, die Olsen-Reality-Show, die gab es bestimmt schon in den 90ern, oder? Von, was von der Olsen? Hießen die es nicht so? Die Olsen. Zwillinge, wo waren die dabei? Hatten die eine Reality-Show? Glaube schon, oder? Bin ich jetzt falsch? Okay, das weiß ich nicht. Wie heißt denn dieser alte Rockstar, der damals mit seiner Familie... Ozzy Osbourne. Osbourne, nicht Olsen, genau. Die Osbournes. Ja. Oh Gott, Olsen. Ja, stimmt, die Osbournes. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Genau, das war doch bestimmt schon 90ern, ne? Dann, boah, möglich. Also ja. Ich würde sagen Anfang 2000er, aus meiner Erinnerung. Okay, auf jeden Fall war das damals noch recht neu, das Konzept. Dieser Film befasst sich halt eigentlich genau damit, mit dem Begleiten des Lebens mit der Kamera sozusagen. Also ständig gefilmt werden. Aber wirklich Leben. Ja, das ganze Leben. Also halt nicht nur irgendwie ein Abschnitt, sondern vom Tag der Geburt an. Geht halt um diesen Truman Burbank. Irgendwas. Truman Burbank. Der Name ist auch schon etwas, hat auch schon eine Aussage in sich. Man kann ja später nochmal dazu kommen. Erzähl erstmal. Ja, bitte. Truman Burbank ist halt der Star seiner eigenen Reality-Show, der Truman Show, weiß davon aber nichts. Ja, genau. Das ist nämlich der Knackpunkt. Er ist quasi in der Sendung geboren, aufgewachsen, lebt, arbeitet, liebt dort oder mehr oder weniger liebt dort und ist sich dessen aber gar nicht bewusst, denn dann seine komplette Welt, die er da hat, hält er halt für real. Die haben dort ein großes Set aufgebaut auf so einer Insel, die sich, wie heißt sie? Sunnyside oder so ähnlich? Seaview, sorry, Seaview. Sea Haven. Sorry, genau. Aber Sunnyside oder irgendwie so ähnlich heißt diese Stadt in Wirklichkeit oder so ähnlich. Ja. Sunny Haven. Irgendwas mit S. Das ist so eine Planstadt in Florida, wo die gedreht haben, weil die halt so perfekt gepasst hat zu diesem, dieser perfekten Welt, alles so richtig schön und rausgeputzt. Und das ist da in North Florida so eine Stadt und da haben sie die ausgesucht als Kulisse für den Film. Ja, Sea Haven ist quasi eine Insel, halt auch perfekt rausgesucht, weil er somit deutlich weniger Chancen hat, irgendwo hinzukommen, sondern dort zu bleiben. Und es sind, glaube ich, 5000 Kameras überall, auch beim Zuhause. Ich glaube, in seinem Ring ist auch noch eine drin. In seinem Spiegel. Also, die begleitet im Spiegel, genau. An jeder Person, mit der er interagiert, hat Kameras am Revers sozusagen. Also immer, wenn sie mit ihm sprechen, wird er gefilmt. Die Mülltonne des Nachbarn, die er ja jedes Mal ausbringt, hat eine relativ offensichtlich größere Kamera dran. Und ja, also das ist überall versteckt. Er ist permanent sozusagen überwacht. Also jeder Winkel seines 24/7. Hauses. 24/7. Genau. Also eigentlich null Privatsphäre. Ja. Ich denke mal, wenn er, also das wurde nie angesprochen, aber ich denke mal, wenn er aufs Klo geht, werden sie es nicht filmen, hoffe ich mal. Aber sie werden es vielleicht nicht senden. Ja, aber bis auf das wird wirklich alles andere gesendet. Okay, außer eine Sache noch, das wurde ja vorhin auch einmal von einem der Zuschauer da angesprochen, wenn er mit seiner Frau intim wird, dann wird nicht drauf gehalten. Weil er sagt, da hat er sich aufgeregt, da sieht man ja nie was. Bitte, bitte. Ja, das stimmt. Ja. Also, ich fand es halt auch so krass bei dem Film, wie dann doch die Erzählstruktur war. Und zwar, dass man, der Film fängt an letztendlich damit, dass man so Making-of-Behind-the-Scenes-Interviews sieht von den Darstellern, die wir dann später kennenlernen, die da seine Freunde spielen. Und hätte man das nicht so gemacht, diesen Einstieg, sondern hätte man die Leute, Zuschauer so ein bisschen einfach im Blauen gelassen darüber, hätte man da ganz andere Erzählstruktur gehabt und hätte da easy peasy einen richtigen Psychothriller draus machen können, wenn man nämlich aus seiner Perspektive das alles erzählt bekommen, aus seiner Sicht und selbst nicht wissen, was hier eigentlich abgeht und mit ihm sozusagen in diesen Wahnfallen so rauszufinden zu wollen, was hier eigentlich los ist. Nein, aber wir werden es halt vorher schon darüber aufgeklärt sozusagen. Wir kriegen so einen Teaser und wissen eigentlich, was los ist. Und dadurch ist halt mehr komödiantisch, auch trotzdem auch Drama-Aspekte mit drinne und auch viel Gesellschaftskritik und aber an sich fand ich irgendwie lustig, wie man diesen Film hätte anders, ganz leicht anders hätte machen können oder aufbereiten können. Ja, das stimmt. Das Erschreckende ist ja, dass wirklich alle Personen in seinem Leben Schauspieler sind. Ja. Und er da gar keine, also ich will nicht sagen, dass es keine echten Verbindungen zu anderen sind, aber irgendwo sind sie ja auf dieser Lüge aufgebaut. Ja. Deswegen. Ja, alles. Tat also mir schon halt sehr leid, die ganze Zeit. Definitiv. Es ist halt wirklich nichts echt. Es ist, seine Frau ist nicht, liebt ihn nicht wirklich, also zumindest nicht so, wie normalerweise eine Frau ihren Mann lieben würde oder wie es im echten Leben ist. Sein bester Freund. Sie auch nicht. Ja. Nee, absolut nicht. Das ist ja mehr wie eine Zwangsehe. Ja. Da können wir später nochmal drauf zukommen. Sein bester Kumpel, der hat schon starke Sympathien für ihn, logischerweise, weil er halt schon seit x Jahren diese Rolle spielt und mit ihm sozusagen also aufgewachsen gesagt, ist. Seit er 7 ist. Genau, ja. Ist ja auch in der Sendung. Ja, drin. Und also man merkt schon, er fühlt mit ihm, aber letztendlich setzt er immer noch seinen Job vor diese Freundschaft. Ja, und er versucht ihn, ja die ganze Zeit auch die Sendung zu retten. Da ja, genau. Und lügt ihn weiter an, sozusagen. Also es ist schon krass, wenn man so drüber nachdenkt, dass sein ganzes Leben einfach alles konstruiert ist. Was für so ein Identitätskonflikt dann auch da ist. So, wer bin ich? Was mache ich hier? Was ist echt? Das sind ja auch große Fragen des Lebens. Und da wird es halt nochmal auf die Spitze getrieben, weil es halt wirklich alles sozusagen eine Simulation in der Art und Weise. Also genau. Alles, was er für echt glaubt, ist halt alles fake. Der Himmel ist fake, der Mond ist fake. Alle Menschen spielen nur eine Rolle. Alle sind Komparsen. Ein bisschen wie bei Matrix, was ein Jahr später rauskam. Ach, krass. Wenn die in der Matrix sind, ist es ja auch alles nur Fake und dient dazu, dass die halt beruhigt ihr Leben leben können. Ja, genau, stimmt. So wie das da ja auch der Fall ist. Ja. Also mit einer anderen Aussage noch dahinter, aber. Ja. Zumindest, also wir fangen mit dem Film an, mit dem Tag 10.909, das habe ich kurz eingeblendet. Das ist also die 10.909. Folge. Mhm. Da kann selbst GZSZ nicht mithalten. Also, das sind stimmt. Halt schon, Gott. Die Lindenstraße vielleicht. Wie viele Jahre sind das? 10.909 Tage. Der ist doch schon, also Ende 20 wird er schon sein, ne? Irgendwie sowas. 10.909. Ja, hast du wahrscheinlich einen Taschenrechner. 29,88. Ah, das ist kurz vorm 30. ist er also. Mhm. Ja, und eins der ersten Schlüsselereignisse, das passiert, wäre, er geht aus dem Haus raus, auf dem Weg zur Arbeit und auf einmal aus dem heiteren Himmel, strahlender Sonnenschein, fällt ein Scheinwerfer auf die Straße. Ja. Natürlich, das war die Szene, die ich auf jeden Fall schon kannte. Ja, ja. Als kurzer Einschub, ich habe den Film ja vorher noch nicht gesehen. Was ich echt krass finde. Wahnsinn. So, ja, das ist schon verrückt. Ja. Aber ich bin auch nicht der größte Jim Carrey-Fan. Ich auch nicht, aber bei dem Film, und ich, da ist er nicht so übertrieben. Da spielt er schon echt gut. Ja, es war schon teilweise dieses Grimassieren wieder. Das war nicht so oft. Nicht so mal. 2, 3 Szenen vielleicht. Ja, oft genug. Aber dadurch, dass man halt aus dem Fernsehen so aus, wenn da mal als Werbeblock oder so, das kommt demnächst, da sieht man immer schon so einige Szenen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich habe den Film zur Hälfte schon mal gesehen, aber halt noch nie so richtig. Also die Szene kennt man ja auf jeden Fall, selbst wenn man den jetzt ewig nicht gesehen hat, die Szene kennt man. Wenn man den jetzt noch gar nicht gesehen hat, die Szene kennt man. Und dann halt die Schlussszene, auf die wir bestimmt noch zu sprechen kommen, einfach weil es auch kein riesen Spoiler ist, denn selbst wenn man den Film nicht gesehen hat, glaube ich, kennt man die. Weiß man, was passiert, weil das so in der Popkultur drin ist. Ja, absolut, würde ich auch gerade sagen. Popkulturär ist das schon recht bekannt, die Szene. Genau. Die versuchen ja sein Leben lang, wie gesagt, dass es auf der Insel ist und alles stattfindet, ihn da am Weggehen zu hindern. Genau, ja. Haben da so einen Segelunfall mit seinem Vater initiiert. Was ihn nachhaltig Angst vor Wasser traumatisiert, hat. Genau, ja. Genau, Trauma da provoziert bei ihm, dann mit irgendwelchen Kampfhunden, die ihm da den Weg versperren, Brücken, die, wo ein Schild davor steht, ja, wollen sie wirklich die Stadt verlassen? Oder so. Und das ist der Wahnsinn, wie oft das da, wie ihm die Angst gemacht wird. Ja. Also in das Reisebüro geht, um diesen Flug zu. Genau. It could happen to you. Oder Plakate, wo ein Plakat da ist mit dem Flugzeug, wo der Blitz durchschlägt. Yeah. It could happen to you. Yeah, oder irgendwie die Zeitungen immer, ja, in Europa ist ganz furchtbar. Oder dann wilde Tiere im Ausland oder so. Und Terroristenattacken. Das ist echt lustig, ne? Das ist Wahnsinn. Wie die das alles da machen. Das hat ja bis fast zum 30. Lebensjahr ganz funktioniert. Und dann fangen plötzlich eine ganze Reihe von Pannen an, die ihm da plötzlich so anfangen, stutzig machen. Und anfangen, die Augen zu öffnen, weil er dann plötzlich anfängt, seine Umgebung genauer zu beobachten. Ja. Das ist ja der erste Punkt, den du gerade genannt hast. Ja. Dieser Scheinwerfer, der da plötzlich vom Himmel fällt. Und dafür haben sie aber auch eine gute Ausrede, weil dann kam ja, er sitzt im Auto und sofort kommt, ja, ein Flugzeug hat heute Morgen Fracht verloren. es ist sozusagen vom Himmel geregnet, aber alles gut, alles ist in Ordnung, ne? Müsst euch keine Sorgen machen. Ne? Also gleich immer sofort wieder eine Ausrede gefunden, um es irgendwie zu erklären, dass er ja gar nicht nur an Dingen zweifelt oder irgendwie Dinge hinterfragt. Gleich wieder eine Antwort kommt. Und da haben wir es ja dann auch, das war auch schon das Erste, wo er dann sozusagen ankommt da im Stadtzentrum, und eine aller ersten Sachen waren diese zwei älteren Männer, diese Zwillinge, die ihn ansprechen und ihn richtig derbe gegen die Wand drücken. Und warum? Mega creepy. Ja, weil daneben ein Plakat von, wie hießen sie? Kaiser Chicken war. Und Kaiser Chicken ist anscheinend einer der großen Sponsoren dieser Sendung, die hier werbefrei läuft und sich deshalb rein über Product Placement finanziert. Ja. Und deshalb muss natürlich Truman neben Kaiser Chicken stehen und das schön für die Kamera einfangbar sein. Und das ist das erste Mal, dass da auf dieses Product Placement so richtig hingewiesen wird, weil es zieht sich durchweg durch den ganzen Film, auch manchmal in sehr bizarren Szenen, dass dann da das Product Placement eingebaut werden muss, sozusagen. Ob es Kakao ist oder irgendwelche Küchenutensilien oder Bier, das beste Bier und was weiß ich, das alles angepriesen wird. Ist ja schon echt lustig. Alles erwerbbar. Genau. Alles, was gezeigt wird, kannst du kaufen. Wie man dann auch in den Einspielern sieht, wenn die Fans gezeigt werden, die vom Fernseher sitzen. Ja. Dieses eine Rentnerpärchen, die zwei Omis da, die auf der Couch sitzen und dann irgendwie um sich herum den ganzen Merch haben angehäuft. Ja. Und ein Kissen mit seinem Gesicht drauf. Ja, da kriegt man alles aus dem Truman-Katalog. Tolle Truman-Katalog. Ja. Selbst die Häuser kann man kaufen. Das ist ja der Hammer, das haben sie auch gesagt. Die Häuser kann man kaufen, alles, was von den Darstellern getragen wird, kann man kaufen. Das ist echt der Hammer. Reiner. Komplett ausgeschlachtet. Reiner Kommerz. Da hat man schon mal, also der Film kritisiert ja einiges und das ist ja schon ein bisschen wieder Kritik am Kapitalismus. Alles wird kommerzialisiert. Alles ist jetzt erwerblich. Irgendwo überall muss Geld gemacht werden. Ja, und ganz witzig fand ich auch noch, als die meinten, dass es hier diese zusätzliche Show noch gibt, diese True Show, True Talk. True Talk, ne? Diese Talkshow, wo sie nochmal alles, was am Tag scheinbar passiert ist, aufarbeiten. So ein bisschen wie die Stunde danach beim Dschungelcamp. Ja, ähnlich, genau, ja. aber dieser Titel, True Talk, der ja komplett im Kontrast zu dieser Lebenslüge ist, genau, die er da erfährt, das fand ich schon sehr spitzfindig. Ja, das stimmt. Diese Ironie dahinter. Ja, krass. Und das ist ja auch schon angesprochen, dass er ins Reisebüro gegangen ist, weil er ja gerne verreisen will. Er will ja unbedingt nach Fiji. Und dann kommt so später raus, warum er eigentlich dahin will. Und zwar hat er ja eigentlich eine Frau, mit der er verheiratet ist, ne, und die wirken halt sehr glücklich. Und dann später so im Film erfahren wir, nee, eigentlich ist das gar nicht wirklich seine große Liebe, sondern er hatte eigentlich Augen für eine andere. Ja. Und diese Liebe war letztendlich aber wie bei Romeo und Julia eine verbotene Liebe. Die sollte nicht sein. Ja. Sie steht nämlich nicht im Drehbuch. Genau. Sie waren eigentlich nur eine Statistin. Er hat sie sich verguckt, als sie bei irgendeiner Parade in seiner Jugendzeit da auf der Wiese saß und dann auf einmal stolpert seine spätere Frau irgendwie über ihn förmlich und sagt, ach, ich bin so tollpatschig, es tut mir leid. Und dann guckt er wieder zurück zu der Frau auf der Wiese und sie war weg. Und dann hat so diese inszenierte Liebe mit seiner späteren Frau von Laura Linney gespielt, die ich auch sehr mag. Hat dann da ihren Start gefunden und dann war das halt über seine Studie. Aber er trifft sich ja noch mit der anderen, als er sie zufällig in der Bibliothek trifft. Ja, in College-Zeit immer so. Er fragt sie ja auch, also ist er selber aktiv und fragt, er würde gerne mit ihr ausgehen, wann es denn passt, gerne mal Pizza essen oder so. Was richtig süß. Sie schiebt ihm so den Zettel zu, wenn dann jetzt, weil sonst ist keine Chance mehr, denn wir werden ja beobachtet. Ja, sie hat ja auch dazu geflüstert, ich darf eigentlich mit dir reden. Das darf eigentlich nicht sein, weil sie wurde ja auch immer, sobald sie sich ein bisschen näher fast gekommen wären, wurde sie sozusagen weggeschafft von anderen Darstellern, die dann wie Bodyguards da rein sind und sie einfach wegmanövriert haben von ihm. Und dann halt am Strand, die gehen ja dann an den Strand und küssen sich. Und dann kommt ihr Fake-Vater da mit dem Auto an den Strand gefahren und zerrt sie mit. Ja, sie macht das immer mit ihren Jungs. Ja. Du bist nicht der Erste. Das ist so fies. Ja. Und da hat sie dann... Glaub ihn nicht, ich kenne diesen Mann nicht. Da hat sie dann das erste Mal sozusagen ihm versucht, die Wahrheit mitzuteilen. Das stimmt. Sie wurde halt, das ist ja Jahre her. Ja, wurde halt unterbrochen von diesem Mann, der sie dann halt wirklich einfach ins Auto zerrt und wegfährt. Und dann stand er da, ne? Und seine große Liebe weg. Und dann wurde es halt die für ihn angedachte Frau. Die Darstellerin, die seine Frau seit zig Jahren da verkörpert dann sozusagen. Und das auch sehr gut macht und vehement ihm die Liebe da sozusagen vorspielt. Es ist halt professionell, ne? Ja, absolut. Auch noch dann wieder ein großer Punkt, der ihm dann, oder so ein Schlüsselmoment, den noch mehr zum Zweifeln gebracht hat, war dann, als er in der Stadt oder im Stadtzentrum auf einmal seinen totgeglaubten Vater sieht. Ja. Verkleidet als ein Obdachloser. Das fand ich auch geil. Und in dem Moment, wo er ihn sieht, kommen wieder zwei Personen, eine Frau mit Hund und irgendwie ein Banker oder was auch immer. Und schleppen ihn weg. Genau, greifen ihm unter die Arme, dem alten Mann, und zerren ihn in einen Bus. Und Truman versucht, hinterher zu kommen, aber dann kommt zufällig gerade eine Radsportgruppe oder irgendwas vorbei und stellt sich in den Weg. Und dann noch ein Mann mit Hund und dann dies und das. Und er kommt einfach nicht hinterher und dann war er weg. Und er war absolut fertig mit Nerven. Er konnte es nicht glauben. Er war mir sehr, sehr 100% sicher, das war sein Vater. Aber natürlich hat das allen Leuten, die er erzählt hat, haben gesagt, ja, komm, erzähl doch nicht. Und seine Mutter auch. Ich sehe ihn doch immer wieder. Und das ist ganz normal. Ne? Man sieht halt den Menschen, die man geliebt hat, sieht man halt immer wieder in so alltäglichen Situationen. Ja, und es wird Ist dann wie so ein kleines Vögelchen, was ich langsam... Also er ist ja wie so in einem goldenen Käfig. Ja. Er hat ja eigentlich alles an sich so, aber hat keinen eigenen Willen. Da kann ich hingehen, wo er will. Genau. Kann ich machen, was er will. Ist ihm ja irgendwie seine Menschlichkeit da genommen. Absolut. Komplett. Und so langsam fängt er an, diese Käfigstangen zu sehen. Hm. Oh, gut. Und sich dessen bewusst zu werden. Gut gesagt. Sehr poetisch. Damn. Ja, zum Beispiel dann auch, ich weiß nicht, ob es davor oder danach war, ich glaube, es muss danach gewesen sein, als er wieder zur Arbeit fährt. Er hat ja wirklich immer denselben Tagesablauf. Es ist eigentlich sehr langweilig. Und mich wundert es eigentlich auch, dass die Leute da jahrelang diese Serie gucken, wenn er jeden Tag ein, Tag aus genau dasselbe macht. Er fährt früh zur Arbeit, er kommt abends heim, es gibt Essen, er schläft, nächsten Tag dasselbe sozusagen. Ja, er fährt zur Arbeit und statt seinem normalen Radio, was er immer hört, fängt er auf einmal die Frequenz von den Regieanweisungen an, die alle Leute, alle Schlüssel auf dem Ohr haben. Das fand ich eine so geile Szene, wo dann auf einmal alle stehen bleiben mit diesem hohen Piepsen und auf einmal alle Menschen in Bewegung. Einfach bleiben sie alle stehen und fassen sich ans Ohr und dann geht alles wieder ganz normal weiter, ne? Und er hört halt da über diese Regieanweisung, ja, er ist gerade im Auto, er biegt jetzt gerade ab auf den Lancaster Square und dann merkt er auf einmal, warte mal, das ist genau das, was ich mache. Was ist hier los? Ja. Und er merkt immer mehr und mehr, irgendwas stimmt hier nicht. Es passieren so viele komische Sachen und dann geht er auch einmal diese Bank rein, statt halt in seine Arbeit, was er sonst immer macht. Also er macht unvorhersehbare Dinge. Er versucht halt mal was anderes zu machen. Genau. Die halt nicht sozusagen ins Skript passen. Und geht halt in ein Gebäude rein, wo er eigentlich gar nicht rein soll. Und will in Fahrstühle rein, die eigentlich gar nicht funktionieren, weil da halt dahinter einfach nur dann schon das Set sozusagen vorbei ist. Und da sieht er dann das allererste Mal, als er diesen Fahrstuhl versucht reinzukommen, ein Stück der Außenwelt. Das war das allererste Mal, dass er sozusagen das, was er blickt hat, auch mit eigenen Augen. Nämlich wie der Leute... Da Pause. Genau, ne? Da sitzen auf ihren Stühlen, ne, typisch vom Set. Da steht ein bisschen Essen, was auch typisch für ein Set ist. Und auf einmal schieben so schnell die Wand zu. So, Mist, das sollte er ja gar nicht sehen. Und da wird er dann auch wieder rausbegleitet von zwei Bankmitarbeitern. Ihm wird es immer irgendwie verhindert, aber er merkt immer mehr und mehr, irgendwas stimmt hier nicht. Und er kriegt immer mehr mit, dass hier irgendwas faul ist. Zum Beispiel dann auch, als er dann zu seinem besten Kumpel geht und ihm das alles erzählt, der ja hauptberuflich Automaten, so Süßigkeitenautomaten einräumt und ausräumt. Ja. Toller Job, ne? da erzählt er ihm, dass er sagt, ja auch, ach Quark, erzähl nicht, ne? Also es wird immer wieder so runtergespielt, so von wegen, du bildest ja das nur ein, ne? Ja. Und da sehen wir ja, glaube ich, zum ersten Mal auch diesen Schöpfer der Serie, ne? Christoph. Dann im Anschluss, ich glaube, die gehen ja dann wieder an den Strand, sitzen da an dieser Brücke, trinken wieder Bier. War das die Stelle? Wo er dann, glaube ich, das erste Mal, wo man dann sieht, wie dieser Christoph, gespielt von Ed Harris. Ja, mega Rolle. Wie er dem gemacht. Quasi Satz für Satz vorgibt über diesen Mikrofon das im Ohr. Du. Das kommt ein bisschen später. Sagen soll. Ja, das kam dann so ein bisschen weiter gegen Ende. Achso, okay. Was ich noch sagen wollte, wegen diesem Automaten, das ist immer ganz lustig, er räumt ihn sozusagen ein, oder also räumt so Süßigkeiten diesen Automaten ein. In dem Moment, wo Truman sich wegdreht, räumt er sie wieder aus. Und wenn Truman wieder hinguckt, räumt er sie wieder ein, weil er nicht mehr hat. Ne? Er muss ja aber irgendwie die ganze Zeit was machen. Ne? Und er so, scheiße, ich habe gar nichts mehr. Ich räume sie wieder aus und dann wieder rein, damit er immer was zu tun hat. Fand ich auch sehr lustig. Ja. Und es ist auch, ich fand es auch wieder so witzig, wie sie ihm immer wieder doch weiß machen wollen, wie toll doch sein Leben ist und wie gut es doch hier hat. Dass ja auch sein bester Kumpel ihm gesagt hat, oh, ich hätte so gerne einen Bürojob. Du bist ja so glücklich, dass du einen Bürojob hast. Ne? Versuch doch mal, Automaten einzuräumen. Das ist nicht so geil, ne? Aber so einen Bürojob, den eigentlich keiner sozusagen anstrebt, ne? Aber irgendwie letztendlich fast alle kriegen. Aber er macht ihm das so wahr, als wäre es das Tollste, was man nur haben kann, ne? Und ja, der Sonnenuntergang fand ich auch ein schöner Satz. Also das Zitat ist, that's the big guy, quite a paintbrush he's got. Also von wegen, das ist Gott. Und guck mal, was er, wie schön er halt das alles gemalt hat, so von wegen diesem Sonnenuntergang. Ja, ja. Und es ist ja gemalt. Der Schöpfer dieser Serie ist ja letztendlich so ein bisschen eine Personifizierung, von Gott. Personifikation. Ja, und... Von Gott, ja. Das stimmt. Das war so ein bisschen schon eine Anspielung von wegen, guck mal, was er nicht geschaffen hat, wie toll es doch hier ist. Erstmal hat er ja irgendwie sein Studio, von wo er alles kontrolliert, wie so in diesem Mond. Genau, im Mond drin. Den es da gibt, das ist ja erstmal schon das. Ja. Dann Eva meinte, Christ. Ja, Christ. Ja. Wäre schon die Anspielung. Absolut. Und dann hat er ja wirklich alles unter Kontrolle. Alles bündelt sich bei ihm. Er gibt vor, was passieren soll, wer was sagt, wie alles abläuft, wann alles abläuft. Wann Tag, wann Nacht ist, wie das Wetter ist. Wann Tag, wann Nacht ist, genau. Hat die Kontrolle über das Wetter mit den Computern da. Ja. Ganz krass fand ich es ja gegen Ende, als die den dann suchen, weil er abgehauen ist. Mhm. Ist es ja gerade dunkel, es ist ja eigentlich Nacht. Ja, und dann. Und um den Leuten, die da suchen, zu helfen, sagt er einfach, ja, mach doch mal das Licht an, plötzlich geht die Sonne genau. auf. Genau. So. Mitten in der Nacht wird es auf einmal Tag. Das war schon echt krass. Ja. Also dieser exzentrische Kontrollfreak, der da so sein Lebensprojekt darin hat, das Leben eines anderen zu kontrollieren und vorzugeben. Ja. Das ist schon echt gruselig gewesen. Das mit der Kontrolle ist ich ja fand's auch ganz, wieder so ein guter Punkt, weil ganz am Anfang, also ich glaube mit einer der ersten Sätze bei diesen Interviews, war ja von seinem besten Kumpel, also dem Darsteller vom besten Kumpel, er hatte gesagt, hier ist nichts fake. Es ist einfach nur alles kontrolliert. Ja. Ne? Was auch schon die erste Lüge eigentlich ist. Ne? Ja. Ja. Aber, sorry, ich habe dich jetzt ein bisschen unterbrochen, aber was wolltest du noch sagen? Also, ich wollte bloß noch kurz sagen, es gibt ja auch die eine Szene dann, wo dieser Christoph interviewt wird von dieser einen Fernsehsendung, wo die dann sich bedanken, also wird quasi vorgestellt und dann sagen sie so, ja, danke, dass Sie Zeit haben, ich weiß, Ihr Terminkalender ist voll und Sie schützen Ihre Privatsphäre ja auch sehr. Ja, ja. Also, die Ironie mal wieder. Wahnsinn, das ist ja komplett ironisch. Ja, ja. Fand ich auch lustig, wie sie, man würde ja denken, ja gut, aber nach all den Jahren, er muss es doch mal irgendwie weggeschafft haben von dieser Insel, ne? Und er geht ja zu seiner Mutter einmal und da gucken sie so ein Fotoalbum an, so aus seiner Kindheit, und da ist da so ein Bild von seinen Eltern mit ihm als Kind vom Mount Rushmore. Und da sagt sie so... Ja, dieser Mount Rushmore, wie lächerlich da aussah. Es war so eine lange Fahrt, du hast die ganze Zeit geschlafen. Weil er nichts mitbekommt von der Fahrt. Und dieser, genau, Mount Rushmore, absolut mini kleines Ding da so hinter, richtig, richtig schlecht. Wie so Pappmaché aus dem Kindergarten gebastelt. Das war, und hat er auch gesagt, wo sieht aber ganz schön klein aus. Und hat sie einfach gleich weitergeblendet. Doch, ja. Ne? Also, um ihn so ein bisschen weiß zu machen, ja, du warst doch schon draußen, du warst in der Außenwelt, musst nicht wieder hin. Und es sind halt auch ganz viele kleine, sowieso nicht so Easter Eggs, doch schon ein bisschen Easter Eggs, über den Film verteilt, die zum Beispiel, also die auch wieder Hinweise geben darauf, dass halt ein Set sind zum Beispiel, hat die Darstellerin von seiner Frau auf dem Frühstückstisch Vitamin-D-Tabletten stehen. Und warum? Ja, das weil sie kriegt kein Sonnenlicht ab. Wenn sie den ganzen Tag dieser Kuppel ist. Habe ich dann gelesen erst. Genau. Ja. Diese Vitamin-D-Tabletten, also sie braucht das und er nimmt es wahrscheinlich auch, weil sie ja kein natürliches Sonnenlicht bekommen und deshalb Vitamin-D-Mangel hätten. Im Studio. Genau, genau. Und da bei dem Album, wieder zurückzukommen zu dem Fotoalbum, sieht er ja dann auch Hochzeitsbilder. Genau, wie seine Frau auf den Hochzeitsbildern die Finger kreuzt. Genau, was ja eigentlich so heißt von wegen, ich mein's nicht ernst, ne? So, das ist ja so ein typisches Zeichen für, eigentlich für Lügen, ne? Man hält es ja eigentlich meistens vom Unterdrücken, wenn man was sagt, ist es eigentlich eine Lüge dann sozusagen. Und als sie am nächsten Morgen dann auf Arbeit will und er fragt, warum hast du es so eilig? Ja, ich muss in OP, weil sie ist irgendwie Krankenschwester Krankenassistentin, Assistenzärztin, ne? So. Ja, OP-Assistentin. Genau, genau. Sagt sie ja dann, in Referenz auf diesen Fahrstuhl, den er am Tag vorher da gesehen hatte. Ja, da gab es einen schlimmen Unfall und sie musste jemandens Bein amputieren. Und dann sagt er nur, bevor sie raus ist, sagt sie dann, good luck, I'll cross my fingers for you. Ja. Und dann dreht sie sich ganz langsam um und guckt ihn ganz komisch an. Und dann lächelt sie wieder und geht dann so raus. Ne? Also ist so, sie merkt dann auch, okay, hier irgendwie, er fängt an zu zweifeln. Ja, ich fand die anschließende Szene, als er die dann verfolgt, sehr gut. Ja, ins Krankenhaus. Sie geht ja dann auf Arbeit. Genau. Und er schwingt sich so im Pyjama auf sein Fahrrad und fährt hinterher, kommt zu diesem Krankenhaus. Dann wird er erstmal von dieser einen Schwester da, glaube ich, abgefangen, die dann sagt, ja, die ist gerade im OP, sie können da eh nicht rein. Und er meint dann, ja, können Sie mir eine Nachricht ausrichten? Er fliegt jetzt zu den Fidschis. Genau. So, also auch ganz verdutzt. Rennt sie halt ganz panisch zu ihr und er hat dann den Weg frei, um weiterzugehen. Und dann wird er irgendwie auch schon wieder von irgendwelchen Leuten da dran gehindert, weiterzulaufen. Diesen Rollstuhlfahrer, der da ganz aggressiv so zur Seite kommt. Oder der Mann mit diesem komischen Regal, was der einfach durch den Übergang trägt, ne? Ja. Und er steht da vor diesem OP und halt eine Person, die jetzt operiert werden soll. Und dieser Arzt sagt dann so, okay, ich setze jetzt den ersten Schnitt oberhalb des Knies. Und die Person, die operiert werden soll, schreckt schon so hoch und wird dann wieder runtergedrückt. Ja, weil sie eigentlich in Vollnarkose sein sollte. Weil sie ja nicht narkotisiert ist, ist ja alles nur gespielt. Genau. Und dann kommt aber die andere Person und sagt, ja, das, wenn sie nicht Familienangehörige sind, sollten sie das besser nicht sehen. Genau, und zieht dieses Rollo darunter. Ja, ja, ja. Und alle dahinter sind dann erleichtert und sagen so, oh Gott sei Dank, hast du gut gemacht. Das war echt herrlich. Und dann mussten sie sozusagen improvisieren. Sie mussten auf einmal so tun, als wären sie wirklich Ärzte, obwohl sie einfach nur Schauspieler sind. Und waren dann so, shit, okay, was machen wir jetzt dann? Was ich auch sehr gut fand, gibt ja dann später auch die Szene, wo er so im Auto sitzt, in der Einfahrt. Einfahrt, genau. Und dann kommt seine Frau nach Hause und sagt so, Schatz, was ist denn los? Und er sitzt so da und merkt, irgendwas ist komisch und er sagt dann so, pass auf, gleich passiert das, das und das, gleich kommt die Frau mit den Blumen, der eine Typ und dann dieser komische Käfer. Mit dem Fenster unten, genau. Und dann passiert es genauso. Also, okay, dann passiert es 1, 2, 3 und dann sagt er irgendwie, ja, die sind in der Schleife, das machen die jetzt schon seit so und so vielen Stunden, die fahren einfach nur oder laufen einmal um den Block und kommen dann wieder. Genau, ja. Und dann sagt er also, so, wir machen jetzt so spontan, wir fahren jetzt weg. Und dann, wie so ein Irrer, fährt er halt rückwärts raus, will dann raus aus der Stadt und auf einmal vor ihm aus allen Einfahrten kommen diese Autos und bilden plötzlich einen Stau, damit er nicht rauskommt. Genau, genau. Und dann hoffen wir, sie also, hier, guck doch, das gibt's ja gar nicht. Ja. Dreht wieder rum, will zur anderen Seite raus oder dreht einmal und dann ist die Straße plötzlich frei, weil sie denken, okay, hat sich jetzt. Und dann fährt er irgendwie raus und traut sich sogar über die Brücke zu fahren, weil seine Frau ein bisschen nötig ist, selbst zu lenken. Fahren, und er Gas, genau, und dann ist plötzlich ein Schild, ja, Waldbrandgefahr, akut irgendwie, und entzünden die nochmal die Straße, damit da irgendwelche Flammen hochkommen. Ja, aber da fährt er auch durch. Alles ihn dran zu hindern. Ne? Das letzte, wo er dann gehindert wird, ist irgendwie ein Nuklearunfall beim Kraftwerk, wo es einfach nicht weitergeht. Und er rennt da in den Wald, versucht da von den Leuten wegzurennen. Und zwar, er rennt los wegen einem ganz bestimmten Punkt. Und zwar dieser Polizist. Ah, ja, genau. Der Polizist ist da an der Straße und sagt ihnen, sie müssen umkehren. Hier ist gerade ein Leck im Kernkraftwerk. Bitte kehren Sie wieder um, ne? Fahren Sie nach Hause. Und er sagt, ja, okay. Und hat sich zu bedanken, also Truman. Danke für die Arbeit, ja. Genau. Ja, danke für die Arbeit, kein Problem, Truman. Genau, und dann ist er so, Truman, sagt er einfach nur und rennt los, weil warum sollte dieser Polizist seinen Namen kennen? Ne? Ja, eben. Und dann merkt er so, warte mal, wieso kennt er mich? Wieso weiß er Bescheid, wer ich bin? Das kann nicht sein. Und das, also er hat dann wahrscheinlich schon die Theorie, okay, irgendwie wirkt das hier alles gefaked. Irgendwie, die ganze Welt dreht sich um mich. Ich soll hier irgendwie gefangen gehalten werden, sozusagen, oder festgehalten werden. Und dann rennt er in den Wald. Es wird paranoid, aber halt auch zurecht. Ja, ja, genau. Und ist das dann noch eine normale Paranoia, wenn er eigentlich recht hat? Stimmt, gute Frage. Nö, dann eigentlich nicht mehr, oder? Weil er hat ja... Ja, nicht, ne? Er hat ja den richtigen Lied. Das ist auch nicht so. Da. Ja, zumindest ist ja auch ganz absurd, diese Szene, dann, wie er da in den Wald rennt und diese ganzen Leute, diesen Schutzanzügen ihm hinterher rennen. Ne? Mit diesen komischen Geigerzählern. Ja, absoluter Albtraum. Und dann überwältigen ihn. Genau, überwältigen ihn und er wacht dann im Haus wieder auf und dass die Polizei sozusagen ihn zurückgebracht hätte und aber sie ihn nicht verhaften und dann eskaliert die Situation auch ein bisschen. Das Anschließen fand ich auch richtig gut, wo die anfangen so zu streiten. Ja. Und die Frau will gar nicht so richtig drauf eingehen, muss dann aber. Und dann hält sie plötzlich diese Kakao-Packung da. No Coco. Irgendwie so, ja genau, in diese Kamera, die für ihn ja nicht sichtbar ist. Und redet da irgendwas von, hey, ich habe jetzt diesen Kakao gekauft, der ist super, da ist das und das drin. Ja. Und das schmeckt richtig gut. Und er sagt, hä, was ist denn los, darum geht's da gerade gar nicht. Genau. Ja. Mit wem redest du, fragt er. Das ja, so dieses ganz angestrengte Grinsen dann im ja. Gesicht. Oh. Ja, das ist schon richtig, richtig creepy einfach, wie sie da halt lächelt. Mhm. Und die Situation versucht zu überspielen. Mhm. Und dann flippt er halt so ein bisschen aus und sie hat halt Angst vor ihm und zückt dann so sagen, war das ein Messer oder was war das da genau, was sie da ausgezückt hat? Ja, das war dieses vom Anfang, dieses komische Kombi-Küchending, ja, was sie da geholt hat. Ja, so Hobel und Messer in einem und so. Ja, irgendwie so ein Quatsch. Und ja, dann gibt es so nicht wie eine Rangelei, aber so, ja, es wird halt ein bisschen, fast ein bisschen handgreiflich. Und in dem Moment kommt dann zufälligerweise natürlich, sein bester Kumpel rein. Der beste Kumpel. Aber vorher, sie ruft ja auch noch irgendwo in die Luft, so, someone help me oder so. Tut was. Do something, sagt es im Englischen. Do something, genau, ja. Ja, ja. Und dann kommt sein bester Kumpel rein und sie ist so übel dankbar und fällt ihm im Hals und sagt dann, ich kann so nicht mehr arbeiten, das ist nicht mehr professionell. Unter diesen Bedingungen. Und sie zu sagen, das war, glaube ich, ihre letzte Szene, glaube. Das sie war die letzte Szene, ne? Weil in dem Gespräch mit den Produzenten sagen die dann auch, in der nächsten Folge trennen die beiden sich und er kriegt eine neue Love Interest vorgesetzt. Ja. Und das ist ja, sehen wir dann auch, wie dann plötzlich irgend so eine Sekretärin bei ihm im Büro anfängt, in einem roten Kleid. Genau. Auch wieder blond. Ja, passt da ganz perfekt rein. Was ich noch ganz kurz sagen wollte, ich habe einen Filmfehler entdeckt gehabt sogar. Und zwar bei dieser Autofahrt, dieser ganz wilden, da fährt er ja in diesem Kreis, in diesem Kreisverkehr, irgendwie fünf Runden oder so gefühlt. Ja. Und in der ersten Szene, wo man das Auto komplett sieht und die beiden drinnen, hat sie den Gurt an und dann gehen sie ins Auto, also im Auto ist dann die nächste Einstellung und da ist sie dann so voll panisch und macht diesen Gurt an, weil sie halt so Angst hat, weil er auch immer so wild fährt. Ah, ja. Also das war nur ein kleiner Fehler, aber ist mir halt aufgefallen. Mhm. Und zwischendurch war ja auch noch, also bevor er dann diesen Auslöber hatte mit dem Auto, wollte er auch noch mit dem Bus nach Chicago fahren. Das war ja nach dem Krankenhaus da und auf einmal der Bus eine Panne. Also es ist immer wieder irgendwas. Er kam einfach nicht irgendwas weg. Lassen sich einfallen. Ne? Genau. Wollen wir auf die letzte Szene noch zu sprechen kommen? Oder hast du noch mehr? Ich habe noch. Jetzt kommt das Gespräch. Jetzt habe ich das Gespräch mit dem besten Kumpel. Ah ja, okay. Ja, so. Dann nach all diesen Eskapaden versucht er sich dann wieder so ein bisschen zu besänftigen, weil er merkt, okay, irgendwie, er hat ein bisschen die Kontrolle über sein Leben verloren. Er verliert den Verstand, denkt er ja so ein bisschen. Ja, Und hat er dann wieder da trifft er sich mit dem mit seinem besten Kumpel. Der Kumpel ist ja dann da und dann gehen die zusammen da ins Wasser wieder. Und trinken wieder das Bier, was ja auch wieder beworben wird und schön in die Kamera gehalten wird. Und da ist es ja dann so, dass der Kumpel wirklich Wort für Wort das wieder, was Christoph ihm ins Ohr sagt. Und zwar, the last thing I'd ever do is lie to you. Ja, und das ist die größte Lüge überhaupt. In dem Moment hat ja sogar der Kumpel Tränenaugen, weil ihm das echt schwerfällt zu sagen. Weil er weiß, er lügt ihn gerade an und muss es aber tun. Ja. Und das ist halt schwer für ihn auch, das zu machen, aber er macht es trotzdem. Und dann merkt man, okay, also sein Job ist ihm trotzdem irgendwo wichtiger als die Freundschaft zu Truman und die Ehrlichkeit dahinter. Ja. Ja. Und da brechen wir das erste Mal dann auch so richtig aus diesem ganzen Set, und dann geht er mal richtig in die Außenwelt. Weil dann gibt es dieses True-Vlog-Interview, wie wir schon mal erwähnt hatten vorher, wo dann Christoph auch Anrufer-Fragen beantwortet von Menschen aus aller Welt. Stimmt. Und da ist ja auch sein Love-Interest dabei. Ach. Die angeblich nach Fiji ist. Ja, so die meinst du. Ja, genau, ja. Genau, ja. Die ruft ja dann ganz wut und brand an, weil die ist Teil so ein bisschen einer Free-Truman-Bewegung. Sie will ihn sozusagen, sie setzt sich dafür ein, als Aktivistin ihn da rauszukriegen, weil sie glaubt, weil sie denkt, es ist menschenverachtend, sowas zu machen. Menschen sein Leben so kontrollieren, ohne dass er es weiß. Und hat sie auch absolut recht, ne? Absolut. Aber leider ist halt irgendwie, das ist irgendwo noch eine Minderheit zu dem Zeitpunkt, weil die meisten halt wirklich Fans von der Sendung sind. Die ganzen, also weltweit ist sie ja populär. Man sieht ja die Fans in Asien, in sonst wo, ne? Also Russland. Jung und alt, groß und klein, alle gucken diese Sendung. Und das halt seit 10.913 Tagen zu dem Zeitpunkt. Also ist schon ein großer Teil des Lebens der Leute draußen und nicht mehr wegzudenken. Weltweites Phänomen, ja, und es gibt ja auch diese eigene Bar, die Truman Bar, wo den ganzen Tag Truman nur Bar. Die wird ja öfter gezeigt. Ja, den ganzen Tag. Und da wird dann auch erst mal so erklärt, wie diese Show überhaupt zustande kam. Also die hatten da 5 Babys irgendwie zur Auswahl, die waren alle ungewollt und letztendlich haben sie sich dann für ihn entschieden, weil er perfekt zum pünktlichen Zeitpunkt irgendwie kam. Und er ist das erste Baby, was von einem Unternehmen adoptiert wurde. Es wurde gesagt, first baby adopted by a corporation. Toll. Und Christoph ist ja, wie wir gesagt haben, wie eine Personifikation von Gott. Und sozusagen Truman ist seine Schöpfung. Es ist sein Lebenswerk, weil in der nächsten Szene sieht man dann Truman schlafend auf dem großen Screen in diesem Mond. Und Christoph geht hin und streichelt ihn sozusagen übers Gesicht. Also er ist so sein Ein und Alles, ne? Hat alles aufgebaut um ihn herum. Und Da fragt man sich, ob dieser Christoph überhaupt ein eigenes Privatleben hat, wenn der Talkshowmaster sagt, er hält sein Privatleben geheim. Vielleicht gibt es ja auch gar keins, weil einfach das auch sein Leben ist. Ja, sehr wahrscheinlich. Das ist alles, was er hat. Wir sehen ja auch, dass er dann im Schlafanzug irgendwie in diese Schaltzentrale kommt, diese Fernsehzentrale, wo die alles steuern. Er ist ja immer da. Der geht nie heim. Scheint da jetzt nichts anderes zu machen, großartig. Sein Job ist sein Leben, sozusagen. Und da habe ich jetzt so diese Erklärung des Namens mal kurz eingebaut. Und zwar, Truman ist ja recht selbsterklärend. Der ehrliche Mann, der wahre Mann. Ne? Ja. Und das ist halt so ein bisschen dieses reine, dieser perfekte Mensch, ne? Ohne irgendwie was zu Schuld kommen lassen hat. Und die Perfektion als Person. Und Burbank ist dann wiederum was nicht so Philosophisches, sondern was relativ, schon ein bisschen ironisch einfach gemacht mit, weil Burbank ist halt nahe Hollywood, eine Stadt, also gehört zum Los Angeles County, glaube. Und da haben halt Walt Disney und Warner Bros. Ihre Studios, ihre Fernsehstudios. Und deshalb ist Burbank so ein bisschen einhergehend mit Television, also mit Fernsehen an sich. Ja. Und deshalb ist halt dieser perfekte Mensch und Fernsehen als Kombination Truman Burbank. Danach kommt dann, dass Truman es schafft zu verschwinden, das allererste Mal nicht die Kameras ihn mehr im Blick haben. Ja. Weil er sich sozusagen im Keller so tut, als ob er schlafen würde und irgendwie so einen Schneemann unter die Decke legt und dann aus dem Haus ausbricht. Und dann ist das große Tara. Wir drehen durch, ne? Genau. Wo ist er? Das kann nicht sein. Wir haben ihn immer im Blick und jetzt weiß keiner, wo er ist. Und dann werden diese Suchtrupps da zusammengepfiffen, dass sie da die ganze Stadt da durchgehen. Und dann kommen sie auf die Idee, an einer Stelle haben wir nicht geguckt, nämlich auf dem Wasser. Ja, genau. Da finden sie ihn da dann in diesem Segelboot. Nachdem sie das nachts am Tag machen, hat dann bis auf die Idee, guckt mal bitte aufs Wasser. Weil da hat ja keiner irgendwie mit ihm gerechnet, weil er eigentlich Angst vor dem Wasser hat. Ja. Und da versuchen sie aber auch wieder, ihn dran zu hindern, indem die einfach alle Wettermaschinen anschmeißen. Wellen, Sturm, Regen, alles Mögliche, was da auf ihn einprasseln soll, um ihn da... Und da ist halt auch dieser Chefproduzent da, der meint, ist es nicht ein bisschen zu viel, hören sie auf damit. Ja. Und da ist der Christoph auch echt noch ins Gewissen zu reden. Ganz schön durchgedreht an der Stelle, weil er war... Ja, absolut. Und da merkt man dann auch, okay, ich glaube, er hat wirklich nicht mehr als das. Das ist alles, was er hat. Das ist sein ganzes Leben, weil er war bereit... Er sieht sich ja da scheitern. Genau, er war dazu bereit, fast schon Truman umzubringen, statt ihn rauszulassen. Ne? Er hat ja befohlen, dass er den Wind auf die höchste Stufe und die Wellen und was auch immer. Steht ja sogar rote Stufe, Danger. Genau. Danger strong, haha. Insider. Und, ja. Und hier Blitzeinschläge und was auch immer. Und er wollte, weil er hat ja vorher in diesem Shoe Talk gesagt, nachdem die Sylvia da angerufen hatte, da die Aktivistin, dass er ja ein Gefangener ist, hatte er ja gesagt, er ist kein Gefangener, er kann gehen, wenn er will, dann kann er gehen. Dann können sie ihn ja nicht dran hindern. Und dann in dem Moment, wo er wirklich gehen will, versucht er alles, um ihn dran zu hindern und setzt sein Leben aufs Spiel. Ja. Und also so ein Heuchler, dieser Christoph. Und da hat ja auch der Produzent, wie du gesagt hattest, we can't let him die in front of a live audience. Und dann sagt dann der Christoph, well, he was born in front of a live audience. So von wegen, na klar können wir. Ne? Er wurde geboren vor einem Live-Publikum, also kann er auch davor sterben. Also ihm ist ja wirklich jedes Mittel recht. Und trotz all dieser Hindernisse, die ihm da gemacht werden, dieser Sturm, er überlebt. Ja. Er schafft es aus dem Sturm raus und schafft es an den Rand dieser Gruppe. Bis ans Rand des Sets, bis an den Himmel sozusagen. Genau. Und stößt dann mit dem. Im wahrsten Sinne, es ist ja gemalter Himmel. Genau, mit dieser Stange in diese riesen, diese Kuppel da, ja. Ja, mit diesem Himmel macht er so ein Loch in den Himmel sozusagen, weil er da anstößt. Und dann fand ich auch, das ist eine sehr schöne Einstellung, wie er dann sozusagen aus dem Boot tritt und übers Wasser läuft förmlich. Ja. Auch wieder so ein bisschen lang, ne? Anspielung an dieses, hat viele religiöse Anspielungen, dieser Film. Und ja. er läuft da sozusagen übers Wasser, geht diese Treppe hoch, wo dann so ein, da steht einfach nur an der Tür Exit, also Ausgang. Ja, ist völlig klasse. Der Ausgang aus allem, aus seinem ganzen Leben. Er tritt dann sozusagen aus seinem Leben raus. Das wäre sozusagen symbolisch das gewesen. Und bevor er das machen kann, spricht dann Christoph zu ihm aus dem Himmel sozusagen raus, wie aus der Sonne spricht er. Mit diesen Lautsprechern. Ja. Das ist halt wirklich dann eigentlich wie Gott. Ja. Wie Gott. Ja. Er spricht ja aus dem Himmel zu Truman runter. Also, als er die Treppe hochging und die Tür da war, dachte ich tatsächlich, der geht da durch und trifft diesen Christoph dann in Person. Mhm. So ein bisschen wie bei Matrix 2, Matrix Reloaded, wo er Neo ja auch diesen Schöpfer da trifft, in diesem Fernsehraum, wo diese ganzen Fernsehgeräte stehen. Ich hab Matrix nie komplett geguckt, ehrlich gesagt. Okay, ja, aber ja, kann mir vorstellen. Im zweiten Teil ist, glaube ich, nichts verpasst. Okay. Ja, aber sowas in der Art, dass sie dann so Gesicht zu Gesicht miteinander sprechen. Aber, war aber so war es natürlich auch extrem witzig, halt diese Gottstimme nochmal zu haben. Mhm. Ja. Wo er sagt, ja, was sagt er nochmal? Geh nicht da durch. Ich gerne. Hier ist alles, was du brauchst und hier ist alles, was du hast. Ja. Und willst du das wirklich? Und er will so ein bisschen Angst machen vor dem, was da draußen ist. Und er sagt, du kannst doch gar nicht rausgehen. Das kannst du doch gar nicht. Du kannst das hier nicht alles zurücklassen. Das ist dein ganzes Leben ist hier. Ne? Mhm. Und das fand ich auch sehr schön, was dann Truman macht. Und zwar, er sagt, der hat mir auch ganz am Anfang den Spruch, immer wenn er aus dem Haus gegangen ist, hat seinen Nachbarn gesagt, guten Morgen. Und wenn wir uns nicht nochmal sehen, guten Mittag, guten Abend und gute Nacht, ne? Irgendwie so ähnlich. Ja. Und er sagte dann genauso auch, falls du dich nochmal sehen. Kameras und zu ihm, ja. Ja, guten Mittag, guten Abend und gute Nacht. Und dann verbeugt er sich vor dem Publikum, was er nicht sieht, aber wo er weiß, dass es da ist. Ja. Vor der ganzen Welt verbeugt er sich und tritt aus der Kuppel raus. Mhm. Und das ist sozusagen das Ende. Alle freuen sich draußen dann zum Glück, die ganzen Leute, obwohl sie eigentlich mit nicht alle, also in dieser Truman-Bar ist auch die eine Omi, die anfängt zu heulen. Ich weiß nicht, ich denke mal da deswegen, weil die Sendung jetzt vorbei ist. Ach so, okay, gut. Aber ansonsten also eine war auf jeden Fall da. Ansonsten haben ja alle sich übel gefreut. Das war auch ein richtig schöner Moment zu sehen, wie sich ganzen Fans sich halt freuen. Ja, dass es geschafft hat. Dass es jetzt zwar vorbei ist, aber dass es geschafft hat, rauszukommen. Die haben ja übel mitgefiebert. Vielleicht sein eigenes Leben halt führen kann. Ja. Und dann sind die allerletzte Szene, das sind diese zwei, was weiß ich, was, diese Arbeiter an so einer Werkstatt oder irgendwas. Und dann, was sagen die, nachdem das Programm sozusagen unterbrochen wird? Oh, mal gucken, was noch so kommt. Und dann, das ist der letzte Satz und Film zu Bett. Dann zu Ende. Abspann, ja. Genau. Herrlich. Fand ich mega. Fand ich auch richtig gut, die Szene. Ich dachte erst, okay, da tritt es da durch und dann kommt der Abspann. Mhm. Aber das mit der Schlussszene, das hat dem Ganzen nochmal so ein bisschen extra gegeben. I-typischen weil, immer. Ja, ich glaube, allein mit dieser Aussage kannst du schon auch eine Hausarbeit schreiben. Ja. Weil sie eigentlich komplett, also denen jedenfalls ist es komplett egal, was die sehen. Hauptsache, sie sehen irgendwas und werden abgelenkt von ihrem normalen, stupiden Alltag, den sie da normalerweise haben. Das hat ja auch Christoph gesagt. Es bräuchte nicht mal diesen großen Aufwand, den die da alle betrieben haben und dieses Opfer, was da Truman bringen muss mit seinem ganzen Leben, was er dafür opfert, ohne es selbst zu wissen. Ja. Da kann ja irgendwas laufen. Genau, eigentlich. Die wollen einfach nur unterhalten werden, die Leute. Das hat ja auch Christoph einmal zu der Sylvia gesagt, wo sie gesagt hat, sie möchte doch, sie kämpft dafür, dass halt Truman da rauskommt und das ist ja unmenschlich, ihn da drin zu halten, hat Christoph ja gesagt, naja, er ist aber in der perfekten Welt. Du bist in der schlimmen Welt. Die Außenwelt, die Realität, die ist furchtbar. Er ist in der besten Welt vorstellbar. Und da ist ja gesagt, mit diesem trostlosen Leben der Leute, alle wollen einfach nur irgendwie unterhalten werden, um sich abzulenken von ihren eigenen Problemen. Einfach so den Ausweg da vor Augen haben. Genau. Ja, also dafür, dass du ihn erstmal geguckt hast, wie fandst du ihn denn? Also so erstmal komplett geguckt hast. Überraschend gut. Ich hätte gar nicht gedacht, dass er so gut ist. Siehst du? Mega Film, ne? Auch so. Dann am Anfang, bei den Credits, Anfangscredits, habe ich gesehen, dass der Film von Peter Weir ist. Also, ja, ja. We Weird ohne D, so ähnlich, ne? We Weird ohne D. Ja, Weir. Peter Weir. Genau, irgendwie so ist ähnlich. In Australien, glaube ich. Ja. Und also mir war ein Begriff auf jeden Fall von Master and Commander mit Russell Crowe, den ich mega, mega stark finde. Und dann habe ich mal geguckt und er hatte auch noch die anderen wundervollen Filme gedreht. Der einzige Zeuge mit Harrison Ford, ja, der in dieser Amish-Gemeinde spielt, wo ein Mord passiert. Und so ein kleiner Junge, der den beobachtet hat, ist halt der einzige Zeuge. Und der ist aus dieser Amish-Familie. Und Harrison Ford als Polizist versucht, ihn da zu beschützen, ihn und seine Mutter. Club der Toten Dichter. Genau, das hatte ich noch im Kopf. Der hat den gemacht, von ihm. Mega Film. Und The Way Back. Mit Colin Farrell, glaube ich. Der sagt mir jetzt nichts, eigentlich. Aber hat auf jeden Fall gute Filmografie. Hat er echt richtig starke Filme. Mhm. Andrew Niccol hat das Drehbuch geschrieben. Mhm. Der hat dann bei Gattaca Regie geführt. Ach ja. Der auch mega stark ist. Mhm. Und es gab 3 Oscar-Nominierungen. Jeweils für Ed Harris als bester Nebendarsteller, beste Regie für Peter Weir und Andrew Niccol. Bestes Drehbuch. Mhm. War leider nur Nominierungen. Ja. Ja, ist halt so, das ist ja leider dann nicht. Bei Oscars haben wir so, das ist ja fast schon eine Komödie und die haben es immer ein bisschen schwieriger bei den Oscars. Das muss halt, wäre es ein bisschen düsterer gewesen, hätte er bestimmt bessere Chancen gehabt. Weil wahrscheinlich. Oscars stehen auf düstere Dramas. Ne? Achso, eins habe ich vergessen zu sagen, siehste. Was? Bevor ich wieder irgendwas vergesse, diesmal sage ich es noch. Wir sind ja noch. Ich bin jetzt fast live gesagt, so Quatsch. Das ist mir nicht aufgefallen, sondern Eva, weil sie Latein kann, ich nicht. Und irgendwo in der Stadt, wo einmal davor steht, ist so ein Torbogen. Ha. Und da steht wohl in Latein drauf, einer für alle, alle für einen. Ach. Krass. Was ja auch schon wieder witzig ist, weil alle spielen oder verbringen ihr Leben als Schauspieler für ihn und er ist quasi der Star für alle anderen und für alle in der Außenwelt. Genau. Stimmt, ja. Cool. Das ist ja wieder immer so kleine Details, macht diesen Film echt aus. Ich finde das mega, wie viele versteckte Botschaften und kleine Easter Eggs da drin waren. Echt richtig krass. Ja, also wirklich, finde ich, einfach ein fantastischer Film. Und einfach auch so für eine Analyse auch einfach so gut geeignet. Ja. Danke, dass du vorgeschlagen hast. Jo. Ich fand es wieder unglaublich krass, dass du ihn nicht vorher gesehen hattest. Also passt ja perfekt, dass du jetzt mal die Chance hattest, den zu schauen dann. Ja, super. Habe ich gern gemacht, muss ich sagen. Finde ich auch. Also so. Jim Carrey-Filme bin ich jetzt auch nicht so der Fan, aber das ist mein absoluter Favorite von ihm. Also mit Abstand. Ja. Hat auch sehr das gut reingepasst in die Rolle. Ja, es war die erste ernsthafte Rolle nach seinen Die Maske, Dumm und Dümmer-Film und so Ace Ventura. Da kannst du mal sehen, ne? Ganz schöner Lieb dann im Vergleich zu dem, dem was er vorher gemacht hat. Krass. Ich habe gelesen, dadurch, dass Jim Carrey dann so eine hohe Gage, ich glaube 20 Millionen oder so hat er dafür gekriegt, hat er ausgehandelt. Damals schon. Und die Produzenten haben ihn dann, Andrew Niccol sollte ursprünglich auch Regie führen. Ja. Yeah. Und sie wollten dann aber in Anbetracht der Summe, die er da bekommen hat, halt das Risiko nicht eingehen, dass es eventuell floppt. Ah. Und haben Andrew Niccol dann halt, weil er Regie-Neuling gewesen wäre, dann die Regie halt nicht gegeben, sondern dem etwas erfahreneren Peter Weir. Ja. Der ja schon mit Dead Poets Society auch awardsmäßig gut unterwegs Absolut, war. Ja. Und deshalb da haben sie auf gute Karten gesetzt. War kein Fehler auf jeden Fall. Nee, absolut nicht. Hast du sowas was zum Film? Eigentlich nicht. Ich glaube, es ist alles gesagt. Sonst, gut, dann gehen wir nämlich direkt über zu Nice oder Scheiß. Yay. Lieber Alexander, zum zweiten Mal. Bin gespannt, was du dir jetzt ausgesucht hast. Habe ich 10 Filme. Ja. Ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Was ist es denn für eine Kategorie? Ach, Teenie-Horror. Oh, Teenie-Horror. Wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ah, cool, okay. Ja, mal schauen. Und zwar erstens House of Wax. Oh, mega. Richtig, richtig. Ich fand den so geil. Oh, Paris Hilton. Ich war so überrascht, dass sie da mitgespielt hat. Ich war da so, what the fuck, was macht Paris Hilton hier? Aber ich fand den Film, das war eine richtig große Überraschung für mich. Ich habe mit einer Freundin damals daheim geguckt. Ja, das ist immer so, wir gucken dann immer so abends, oder nachdem wir so einen Hauptfilm geguckt haben, dann zum Abschluss immer nochmal so einen Horrorfilm. Ne? Ich schlafe meistens bei einem. Ja. Und bei dem bin ich wach geblieben, weil ich fand den richtig geil. Und das war so eine richtige Überraschung. Weil so auf Amazon einfach drüber gestolpert, so, ah ja, komm, gucken wir mal. Und dann, ja, war begeistert. Ja, ja. Ja, sehr schön. Mhm. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Gibt es, glaube ich, mehrere. Ich rede vom ersten, vom Original. Ich weiß gar nicht, ich habe den ersten, glaube ich, gesehen. Aber lange, lange her, ist mir nicht so doll im Gedächtnis geblieben. War das nicht irgendwas mit dem Auto? Okay. Haben die nicht irgendjemanden überfahren oder so? Ja, da ist irgendwie so ein Autounfall am Anfang. Genau. Und dann versuchen die, das zu vertuschen. Genau, dass sie jemanden umgebracht haben. Ein Jahr später kriegen dann halt so Nachrichten und werden nach der Reihe nach so rum. Ja. Abgemurkst. Ja, dadurch, dass es mir nicht so im Gedächtnis geblieben ist, war wahrscheinlich nicht so geil. Okay. Aber, also er war jetzt, glaube ich, aber auch nicht schlecht. Also er ist weder schlecht noch gut in Erinnerung geblieben. Ich weiß nur, dass ich mal geguckt hatte. Also recht neutral. Okay. Happy Death Day? Den habe ich nur ausschnittsweise gesehen. Ich weiß aber, dass viele den sehr mögen. Ich mag eigentlich auch so Zeitschleifenfilme. Also, ich finde die immer ganz cool. So täglich grüßt das Murmeltier mäßig. Ja, genau. Aber da ich das nicht komplett geguckt habe, will ich jetzt nicht urteilen. Also kann mir vorstellen, dass er ganz nice ist. Es gab ja auch eine Fortsetzung. Ich weiß nicht, ob es einen dritten noch gibt oder geben wird. Genau. Wahrscheinlich nicht, aber... Der zweite war auch noch gut, fand ich. Ja? Aber erste war besser? Ja, schon. Okay. Auf jeden Fall sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Aber wenn du den nicht gesehen hast, werte ich das jetzt mal als nicht gesehen. Ja, ja. Jennifer's Body. Oh. Absolut Creme de la Creme. Mega geiler Film. Also wirklich, also der ist schon teilweise sehr bizarr, aber der ganze Look vom Film und diese auch mittlerweile so popkulturär, schon echt richtig geiler Film. Also was der für einen Impact auch hatte später dann, weil der ist ja damals richtig gefloppt und hatte dann übel die Fangemeinde nachbekommen, so nach dem DVD-Release. Und ja, ich fand auch Amanda Seyfried und Megan Fox als Kombi auch richtig gut. Und die Regisseurin ist auch eine richtig gute. Ich kann jetzt nicht den Namen sagen, leider. Was mit D und K. Die hat auch diesen einen Film gemacht mit Nicole Kidman. Also auch richtig dann so Awards-Anwärter-Filme. Hat mit diesem Film so ein bisschen gestartet, ihre Karriere. Mhm. Und der wurde halt von Kritikern teilweise fast richtig verrissen, weil der irgendwie total falsch verstanden wurde. Weil er im Kern eigentlich eine ganz andere Aussage hat, als die halt gedacht hätten. Und ich fand den richtig klasse. Also, hast du ihn geschaut? Nee, hab ich nicht gesehen. Musst du mal gucken. Geschaut. Fand ihn richtig, richtig gut. Die Killerhand. Was? Kennst du nicht? Nee. Die Killerhand. Die Killerhand habe ich noch nie gehört. Der ist super. Ich glaube, der ist von 98 oder so. Das ist halt auch so eine Teenie-Horror-Komödie. Es geht einfach um so, es spielt, glaube ich, an Halloween oder so, oder im Zeitraum von Halloween. Ja. Es geht da um irgendwie eine Hand von einem Mörder, die abgetrennt wurde und dann so ein Eigenleben hat und dann anfängt halt so Teenies abzumurksen. So wie bei Wednesday, diese Hand einfach. Das erinnert mich auch gerade an Gregs Tagebuch. Ich glaube, es war bei Gregs Tagebuch, da gibt es diese Geschichte zu dieser Mörderhand in irgendeinem Teil, die sie sich da im Camp am Lagerfeuer erzählen als Gruselgeschichte. Das sind genau so. Vielleicht ist es sogar ein bisschen angespielt in diesem Film. Das aber den Film sein, selbst leider kenne ich nicht. Nee, kann ich nicht sagen. The Hills Have Eyes. Oh, lange, als ich den geschaut habe. Jetzt muss ich überlegen. Hills Have Eyes, war das der mit diesen verstrahlten Dudes in diesen Höhlen? Verstrahlt in diesem Atomwaffentestgebiet oder so. Den fand ich ziemlich gut, glaube ich. Also ich habe den dritten, glaube ich, erst vor 2 Jahren oder so gesehen. Den ersten schon länger her. Aber ich mag eigentlich solche Filme. Also dieses ganze, ein bisschen wie Wrong Turn. Das ist ja auch so eine Reihe, wo sie halt dann irgendwelche Leute einmal falsch abbiegen oder diese Gegenden kommen von irgendwelchen Kreaturen. Ja, Hinterweltler. Genau, genau. Sowas, ich fand das eigentlich ganz cool. Und der ist auch so ein bisschen recht ähnlich da. Also schon nice, ja. Okay. Schön was im Kopf ausschalten und einfach gucken, wie Leute abgeschlachtet werden, ist auch manchmal ganz nice. It Follows. Oh, mega. Richtig gut. Ja, einer der wirklich besten Horrorfilme der letzten Jahre. Ja. Der Regisseur hat auch danach, ich überlege gerade, Ist das nicht der, der jetzt Shazam gemacht hat? 1 und 2? Der Sandberg? Ist das nicht der? Du fragst mich so. Ich glaube, das war der. Oder wenn, dann hat er irgendwas anderes. It Follows hat David Robert Mitchell. Oh nee, okay. Guck mal, was der noch für Filme gemacht hat danach. Na. Weil der hat irgendwas dann ganz anderes Genre gemacht danach. Oder war das nicht der? So ein bisschen mehr kommerziell, Mainstream-mäßig wo danach. Ist denn? Lalalalalala. Das schneiden wir dann. Ja. Hä? Previous? Der hat danach nur noch Under the Silver Lake. Ach, das war's. Das war's. Ah, okay, aber das nee. Ist auch schon 5 Jahre her. Den habe ich ja auch noch nicht erst geguckt. Deshalb habe ich das jetzt im Kopf gehabt. Okay, das ist überhaupt nicht Mainstream. Ach, okay. Das ist ja total Nische. Das ist ja ein ganz, ganz wilder Film. Aber fand ich auch sehr gut. Auch eine Empfehlung. Ja, aber It Follows. Mega, mega gut. Richtig, richtig gruselig. Aber übel. Ja, das stimmt. Also Leute also mit Paranoia. Richtig dichte Atmosphäre. Ja, Leute mit Paranoia, so dass die denken, dass sie ständig verfolgt werden, gibt's ja, ne? Das ist gar kein Film für die. Gottes Willen. Das nee, ist das bestärkt es nochmal ums Zehnfache. Ja. Ich weiß, an diese eine Szene erinnern, wo die im Haus sind. Und dann kommt aus diesem Einzimmer aus dem Dunkeln dieser unglaublich große Kerl. Oh mein Gott, dieses Bild hat mich traumatisiert für mein Leben. Das sah so gruselig aus. Und es war nicht mal irgendwie ein großer Schreckmoment. Der kam einfach da raus, aber das ist so eklig aus. Ich weiß auch nicht. Boah, da habe ich echt. Denkst du daran, wenn du an die Szene, wenn du vermutest, dass in deinem Haus irgendjemand ist? Ja, dann denke ich genau so einer. Also, ich vermute es zum Glück nicht so oft. Ich hatte es letztens nur vielleicht 2-3 Mal, dass ich gedacht habe, ich bin nicht allein im Haus. Aber das war echt gruselig. Boah. Das werde ich nicht vergessen. Das verstehe ich. The Faculty. Kennst du den nicht mit nur vom Elijah Wood spielt damit? Kenne ich, glaube nur vom Namen her. Okay. Wobei es kann auch sein, dass ich den vielleicht auch mal angefangen habe und eingeschlafen bin. Das wäre bei Horrorfilmen oft so. Weil ich die meisten so spät. Das ist so ganz witzig. Der spielt an so einer Highschool und. Ah, das hat ja meine Kollegin von erzählt. Irgend so ein Alien-Vieh, Alien-Substanz da. Ja. Und die. Ist dann wie so ein Parasit in den Körpern, glaube ich. Ich habe das auch ewig nicht gesehen. Aber ich habe den sehr gut in Erinnerung. Ja, das hat mir eine Kollegin. Also alles gut in Erinnerung, nicht sehr gut in Erinnerung. Da spielt einfach Usher mit. What the heck? Das kann sein, das weiß ich gar nicht. Ist ja witzig. Und Josh Hartnett. Den wollte ich schon länger mal gucken. Weil der hat mir den so hat in den höchsten Tönen von diesem Film geschwärmt. Und da habe ich gesagt, oh, den muss ich mal gucken, weil es klingt auch wirklich echt ganz cool, so von der Prämisse her. Ja, habe ich leider nicht. Ja, dann machen wir das mal. Jo, gerne. Wenn du ihn irgendwo herkriegst. Den gibt es leider aktuell nur bei Amazon für 3,99, habe ich das gesehen. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Cabin Fever. Ich will jetzt auch nochmal googeln. Sagt mir jetzt auch nichts vom Titel her. Okay. Cabin Fever. Filmreihe sogar. Ich vermute mal, du meinst den ersten, das war 2002. Glaube nicht, dass ich den gesehen habe, tatsächlich. Okay. Aber der erinnert mich auch so ein bisschen, der erinnert mich, glaube auch an Wrong Turn. Oder vielleicht habe ich ihn doch gesehen. Alles ja ähneln. Ja, das ist halt also alles ein bisschen so ein Einheitsbrei manchmal, ne? Jugendliche, die irgendwie in den Wald fahren und dann abgeschlachtet werden. Ja. Gibt's so 1000 Filme, ne? Das ist der Wahnsinn. Und da haben wir gleich den nächsten, Jeepers Creepers. Ah, oh, mein Guilty Pleasure. Also. Ja? Ich fand den ersten und zweiten richtig klasse, vor allem den zweiten. Ihr sagt Eva wieder, ich bin hier so ein Sequel-Liebhaber, aber ich fand den zweiten echt so geil. Dieser Schulklasse da in diesem Schulbus und dann bleiben die, haben irgendwie eine Panne und bleiben auf dieser Landstraße mitten im Nirgendwo liegen und dann kommt Jeepers Creeper das ist so, ich finde die einfach herrlich, die Filmreihe. Also bis zum dritten war es echt noch ertragbar. Das dritte war schon deutlich schwächer. Oder ich überlegen, ist es der vierte gewesen? Nee, das war der dritte. Und dann der vierte habe ich jetzt neulich geguckt. Oh, wow. Das war, ich glaube, einer der wirklich schlechtesten Filme, die ich mein Leben je gesehen habe. Ja, also, die hatten wahrscheinlich ein Budget von ungefähr, was weiß ich, $50,000. Mehr wird es nicht gewesen sein. Das sah alles so unglaublich billig aus. Das ging gar nicht. Die Schauspieler waren schrecklich. Also die Effekte vor allem, die waren so grottig. Ich habe da wirklich noch nie so schlechte Effekte gesehen bei einem Film, der wirklich so einen relativ großen Release hat, also jetzt auch nicht ein riesen Kino-Release, aber halt der auf einer Streaming-Plattform landet, Das war, das ging gar nicht. Es ging überhaupt nicht. Also, der hat den Namen auch echt nicht verdient. Der erste ich und zweite glaub, ich sind den ersten besser. Teil. Ja, also zweite lohnt sich auch noch und dann dritten kannst du weglassen und vierte erst recht. Ja, der erste gefiel mir auf jeden Fall sehr gut. Jo. Muss ich sagen, das ist ganz witzig. Ja, das mit diesen zwei, mit diesen Bruder und Schwester im Auto, ne? Ja, ja, genau. Dieses Geschwisterpärchen. Ja, der war auch gut, ja. Ja. Ja, da haben wir's. Da haben wir's. Alexander, sind wir fertig. Mhm. Wie lange haben wir jetzt eigentlich? Eine Stunde 42. Ja, ungefähr. Passt ja eigentlich, oder? Na dann, es war sehr schön mit dir. Jo. Hast einen guten Film rausgesucht. Mhm. Gute Arbeit geleistet. Ich fand, wir haben ein sehr gutes Gespräch gehabt. Ja, lasst Feedback da auf unseren Plattformen Twitter, Instagram, auf unserer Webseite per E-Mail. Wir freuen uns über Sprachnachrichten. Bitte lasst uns Sprachnachrichten da. Dann dürft ihr euch gern im Anschluss gleich hören. Ja. Bin gespannt, wer es gleich sein wird. Soweit so gut. Wir sehen uns sicherlich demnächst. Mit ich glaube erst nach Ostern, oder? Ja, wahrscheinlich, ne? Doch noch ein bisschen mal, hin. Ich bin jetzt erstmal verreist und dann bist du wohl in der Heimat. Dann bin ich bei meinen Eltern. Ach, okay. Na gut. Oh Mensch, Yves. Okay. Sehen wir uns jetzt ewig nicht. Ich bin gar nicht mehr gewöhnt. Nee, das stimmt. Wir sehen uns ständig. Dreimal die Woche gefühlt. Aber wir hören uns und zwar in zwei Wochen nämlich in diesem Podcast. Stimmt. Genau. Also du nicht, aber du wirst mich dann wahrscheinlich hören, wenn es rauskommt. Ja. Hoffe ich doch. Absolut. So rum gesprochen. Soweit, so gut. Lasst es euch gut gehen. Lasst es dir gut gehen, Alexander. Sanfte Grüße. Sanfte Grüße. Schönen Abend dann noch. Tschüss. Adieu. So. Hast du schon ausgemacht? Hey liebe Menschies, ich bin Thea und meine Filmempfehlung heute für euch ist der französische Film Petit Moment aus dem Jahr 2021. Euch könnte dieser Film gefallen, wenn ihr Indie-Filme mögt, Filme über Mutter-Tochter-Beziehungen feiert, beziehungsweise selbst eine etwas komplizierte Mutter-Tochter-Beziehung habt und Herbst und einfach tolle und ruhige Vibes mögt. Das Drehbuch und die Cinematografie sind auch einfach nur genial. Petit Maman geht auch nur so ungefähr 70 Minuten, heißt, den könnt ihr auch einfach mal so zwischendurch gucken. Aber vergesst dabei nicht eure Taschentücher, denn was der Film nicht in der Länge hat, macht er mit den Emotionen auf jeden Fall wieder gut. Am Ende wollt ihr sehr wahrscheinlich jedem Charakter und vielleicht sogar eurer eigenen Mom einfach nur eine fette Umarmung geben. Wenn ihr euch für Petit Maman also interessiert, könnt ihr ihn euch auf Mubi anschauen. Alles klaro, merci fürs Zuhören und ciao Kakao, ihr Süßmäusis.